Herzlich willkommen bei Heiter Scheitern, dem queeren Stößen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit im Juli. Juli! Folge Nummer 42. Uhu. Ich bin Joke. Hallo. Hallo, ich bin Steff. Hallo, ich bin Marleen. Ich trinke Wasser, Kräutertee und Rotwein. Alles zusammen. Steff trinkt Kräutertee. Ganz alleine. Ich trinke Rotwein. Ja. Und Wasser. Und ja, auch Wasser. Das habe ich jetzt so dahingestellt, weil es gut aussieht. Ach so. Und weil du auch eins hattest und ich neidisch geworden bin. Wasserneid. Wasserneid habe ich bekommen, genau. Also Stößchen. Stößchen. Merlot übrigens, ist ganz lecker. Finde ich. Nicht ganz so gut wie der Tempranillo, den wir sonst trinken. Oder Tempranillo. Aber ist in Ordnung. Kann man trinken. Wir haben ein großartiges Konzept für die 42. Folge. Das haben wir vorher angekündigt. Wir beantworten alle Fragen. Alle. Wir haben ein paar bekommen von euch. Vielen Dank. Ja. Wir 17 haben wir bekommen. 17. Cool. Tolle Fragen. Wir haben uns ein großartiges Konzept jetzt überlegt, wie wir die Fragen beantworten. Wir haben ein Redesäckchen hier. Das geht reihum. Das ist das Redesäckchen. Das ist jetzt schon bei Steff, das haben wir vorhin ausgelost. Also das Redesäckchen hat es ausgelost, wo es als erstes hingeht. Und dann beantworten wir der Reihe nach eine Frage. Und zwar fängt Steff jetzt an und dann machen wir das, beantworten wir die Fragen gegen den Uhrzeigersinn. Und dann kommt die nächste Frage, aber da wandern wir dann im Uhrzeigersinn. Dann kriegt Marleen das Redesäckchen und kann dann mit der zweiten Frage anfangen. Und dann beantworten wir die zweite Frage wieder alle drei gegen den Uhrzeigersinn. Mal gucken, wie lange wir das schaffen. Wahrscheinlich so lange, wie der Wein reicht. Bis sich das dann alles von alleine dreht. Oh, so weit wollte ich nicht gehen. Nein, ich auch nicht. Wir sagen auch, wer die Frage gestellt hat, ne? Ja. Und wir machen das ganz hierarchisch in der Beantwortung der Fragen. Und zwar, wer die erste Frage, also wir machen das in der Reihenfolge, die ersten Fragen, die gekommen sind, werden zuerst beantwortet und die letzte Frage wird zuletzt beantwortet, die heute erst gekommen ist. Mhm. Ja. Genau. Ja. Steff. Brauchen wir Licht? Noch nicht. Noch nicht, aber gleich. Dann greife ich mal zum Regensäckchen. Mach mal. Das ist aufregend. Jemand hat die erste Frage gestellt, die da lautet, ihr wolltet Fragen zur 42. Folge und verlinkt so ein Video. Ich weiß, dass sich bei dem so ein Video um das cis people say to, nee, doch, to trans people, genau, noch aus unserer letzten Podcast-Folge heraus verlinkt. Ich würde spontan die Antwort liefern, ja. Weiß nicht. Achso, bin ich jetzt dran? Du bist ja jetzt dran. Achso, ich wollte auch ja sagen. Schade. Also natürlich bin ich der Meinung, dass unsere Hörenden wohlüberlegte Fragen stellen. Und eigentlich habe ich nicht drüber nachgedacht. Dass es da vielleicht auch noch eine Verknüpfung geben könnte. N. Ich verstehe die Frage nicht. Okay. Mhm. Wollen wir da noch dann so ein bisschen mehr drauf eingehen? Ja, ich würde gerne wissen, was jetzt sozusagen so ein Video ist. Also gut, also ich weiß ja jetzt welches Video und jetzt ist die Frage, ich verstehe nicht, warum das ein Problem ist, so ein Video zu verlinken und Fragen zur 42. Folge haben zu wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass schon viele Antworten einfach in diesem Video drin stecken und dass das dann so schwer ist, dann noch überhaupt im Ansatz relevante Fragen über das Universum und alles andere zu finden. Achso, weil man ja schon in dieser Cis People Say to Trans People schon so wahnsinnig viele Fragen hat. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja, dann ist die Antwort von mir auch ja. Ja, na gut. Ja. Hm. Yeah. Das Redesäckchen, ich bereichfertige das Redesäckchen an Marie. Dankeschön. Also die nächste Frage ist? Auch von jemandem. Ah ja, genau, von jemand. Also, hattet ihr schon die Operation? Ah, okay, haha. Jetzt check ich auch die Frage. Also hier steht, hattet ihr schon die Operation an den Mandeln, Blindtarn, Weisheitszähnen etc.? ja, hatte ich tatsächlich. Ich hatte schon die Operation und zwar hatte ich die Leistenbruchoperation. Ich habe nämlich mit 18 tatsächlich das erste und einzige Mal in meinem Leben eine Vollnarkose bekommen. Das gilt dann nur als Operation, wenn man eine Vollnarkose bekommen hat, oder? Gelten andere Sachen auch als Vollnarkose? Oh, als Operation? Als Operation. Doch. Ja? Na klar. Also, okay, nein. Dann, also, Steff sagt nein, Joko sagt ja. Ich suche mir mal die Antwort aus, die mir besser gefällt, weil ich ja so wahnsinnig gerne über mich rede, sag ich. Also ich hatte eine Leistenbruch-OP, jetzt habe ich da eine Narbe am Bauch, da wo andere Leute eine Blinddarmnarbe haben, sodass Leute manchmal denken, ich habe eine Blinddarm-OP hinter mir, habe ich aber nicht. Das ist eine Leistenbruch-OP. Es war ganz schrecklich. Meine damalige Liebste hat mich jeden Tag im Krankenhaus besucht und musste Panikattacken noch und nöcher vorher irgendwie von mir aushalten. Und es war ganz schrecklich, weil das für mich der mega Kontrollverlust war, dahin zu müssen, weil es auch keine akute Nummer war, sondern halt so eine geplante OP. Und das war ganz schlimm. Und dann habe ich noch meine Weisheitszähne rausgeschnitten bekommen, allerdings ohne. Also die waren noch nicht draußen, aber ich habe sie trotzdem gezogen bekommen und zwar aber ohne Vollnarkose. Ja. Ach nee, Steff. Siehst du, geht schon los. Nein, das Redesäckchen bleibt bei mir, aber Steff, das Sederäckchen bleibt bei mir und Steff beantwortet jetzt, ob sie schon die Operation hatte. Ja, ich hatte auch schon die Operation. Coming out ohne Ende. Wow. Und zwar die Mandeln. Und das schon als jüngeres Kind. Hm. Aber ich habe auch so im HNO-Bereich, habe ich glaube ich auch schon so diverse Sachen auch schon im Kindesalter durchgetobt, auch mit diversen Vollnarkosen und so. Also ich hatte schon mehrere von den Operationen. Hm. Von der Operation. Hm. Weisheitszähne habe ich gar nicht. Ja, und Blinddarm habe ich noch. Hm. Ich weiß nicht, was sonst noch. Vielleicht noch die spektakulärste ja, Operation. Ja, das ist ja auch wichtig, über spektakuläre Operationen. Natürlich, das kommen auch die Röhrchen drin vor. Das besonders ja. Oh. Ah ja, stimmt. Und zwar hat sich hinter dem Trommelfell in den Ohren, Innenohr, hat sich Flüssigkeit gesammelt, die normalerweise in den Rachenraum ganz natürlich irgendwie sonst so abtransportiert wird durch einen Gang, der sonst der. Das wollen wir gar nicht wissen. Sonst. Du hast das auch. Ich hab sowas nicht. Naja, auf jeden ich würde Fall. Würde mir das sofort weg operieren lassen. Ich finde, das ist noch der harmlosere Teil. Und was könnte man medizinisch so machen, um diese Flüssigkeit loszuwerden? Ganz klar, man setzt Röhrchen in das Trommelfell ein, in einer Vollnarkose-OP. Und damit diese Flüssigkeit halt nach und nach da rauskommt. Und ich konnte von einem Tag auf den anderen dann sehr gut wieder hören. Ich finde, das ist schon sehr spektakulär. Hm. Ja. Okay. Also die Operation an den Mandeln, Blinddarm, Weisheitszähnen hatte ich noch nicht. Ich habe sowohl meine Mandeln noch, ich beneide dich auch so ein bisschen. Und meinen Blinddarm habe ich auch noch. Und meine Weisheitszähne, weiß ich, glaube ich, sind noch da. Kann ich nicht so. Ja, müsste ja eigentlich, ne? Vielleicht auch kein. Du würdest dich unter Umständen daran erinnern, wenn du sie nicht mehr hättest oder also nie gehabt hättest. Die sind fröhlich noch da. Hm. Aber ich hatte etc. Operationen. Also die etc. Operation hatte ich. Und zwar wurden mir 4 andere Zähne gezogen, allerdings ohne Narkose. Ganz ohne Narkose oder ohne Vollnarkose? Ohne Vollnarkose, Entschuldigung. Natürlich ganz ohne Narkose. Entschuldigung. Aus dem Schnickschnack. Narkose? Ich hatte so ein Beißholz, aber dann die Zähne nicht mehr gezogen werden. Also hatte ich doch eine Narkose. Und ich hatte eine von diesen ominösen Transoperationen. Und ich hatte eine Zungenbandoperation. Ach, stimmt. Weil ich als Kind meine Zunge nicht rausstrecken konnte. Das geht nicht, ne? Kinder müssen ihre Zunge rausstrecken können. Genau, da wurde pädagogisch erkannt, dass man kann kein Kind so körperlich lassen, dass es die Zunge nicht rausstrecken kann. Ja. Der Leidensdruck ist enorm. Leidensdruck war enorm und dann wurde mein Zungenbändchen durchgeschnitten und jetzt kann ich weit die Zunge rausstrecken. Ich werde euch das jetzt nicht zeigen. Oh. Ja. Die Hörenden können das ja jetzt auch nicht nachvollziehen. Jogelpunkt, das Redesäckchen. Redesäckchen. Und die nächste Frage kommt auch nochmal von jemand. Ich muss mir das hier hindrehen, weil die etwas länger ist. So, die Frage ist, wo kommen wir denn dahin? Soll ich den Kontext noch erläutern? Bitte. Wenn bitte, du möchtest. Okay. Ja genau, wenn ihr danach isst, vielleicht. Kontext muss ja nicht dringend sein. Also der Kontext war... Und ihr solltet Warnungen einfügen, bevor ihr total albern werdet, zum Beispiel das Verschlucken. Ansonsten bringt ihr anständige, ernsthafte Menschen wie mich möglicherweise dazu, im Bus mitzulachen. Wo kommen wir denn dahin? Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wo jemand hingefahren ist zu dem Zeitpunkt. Es tut mir sehr leid. Wer ist dran? Ich. Ja, ich kann zumindest, ich kann sagen, wo ich hingekommen bin, als ich in der Situation war. Ich bin nach Hamburg gekommen. Also ich hatte die Situation, ich habe erst die Frage gelesen und dann habe ich nochmal die Stelle nachgehört und ich saß gerade im Zug von Hannover nach Hamburg und habe tatsächlich einen Giggelanfall bekommen, der dazu geführt hat, dass ich böse angeguckt wurde von meinen Mitreisenden. Und ich bin dann... Die haben dich böse angeguckt. Ja, wirklich. Ich habe auch angefangen zu lachen an der Stelle, weil es wirklich eine sehr lustige Situation ist, die wir da spontan inszeniert haben. Und und ich bin nach Hamburg gekommen. Also ich weiß nicht, wo jemand hingekommen ist, aber... Also ich war... Also wir... Ja, also doch, eigentlich sind wir alle nach Hamburg gekommen in dem Zug, weil der nur bis Hamburg gefahren ist auch. Von daher kann man das eigentlich relativ klar beantworten an der Stelle. Ich würde auch sagen, dass es auch sehr pauschalisierbar ist, dass einfach, wenn das passiert, alle nach Hamburg kommen. Okay. So, ja, das könnte natürlich auch sein. Also wir kommen nach Hamburg. Also jemand ist dann in dem Moment auch nach Hamburg gekommen? Vielleicht, ja. Also wir kommen, so, das war jetzt deine Antwort schon. Okay. Somit fürs Erste die Fragen von jemand. daran schließt jetzt Soylent Glitter an. Nach einem, wie ich noch weiß, größeren Redeschwall, den ich jetzt erstmal nicht aufgelistet hatte, runtergebrochen auf die Frage: Why you no talk about Gender Camp 12? Also, warum reden wir nicht über das Gender Camp 12? 2012. Das ist eine gute wie berechtigte Frage, die wir auch tatsächlich noch unkommentiert gelassen haben bisher. Und für mich lässt sich das erstmal so beantworten, dass ich dieses Jahr sehr doll in die Vorbereitung mit eingebunden war, sehr aktiv war und einfach einige Sachen ganz schön schiefgelaufen sind. Und dass deswegen bisher der Podcast noch nicht der Raum für mich war, darüber zu reden. Ich bin dran, ne? Mhm. Okay, also ich war ja auch auf dem Gender Camp und habe auch noch nichts dazu gesagt. Für mich ist es so, warum habe ich noch nichts dazu gesagt? Oder warum rede ich nicht darüber? Eine Sache ist, für mich persönlich haben sich so ein paar blöde Situationen ergeben, die irgendwie für mich sehr viele ernste Sachen nochmal angestoßen haben, die ich auch bestimmt gerne nochmal reflektieren möchte. Aber irgendwie hatte ich bis jetzt noch nicht so richtig die Zeit dafür, die ernsthaft zu reflektieren. Und dann wäre der Podcast da, glaube ich, so spontan, wie der halt immer ist, wäre der, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen, sozusagen. Also es handelte sich tatsächlich um so Kackscheiße, die mich sehr mitgenommen hat, die ich jetzt nicht einfach so mal eben schnell besprochen haben wollte. Und ein zweiter Grund ist, dass ich im Awareness-Team war vom Gender Camp, das noch ein Statement schreibt gerade und auf dieses, das wird noch veröffentlicht und auf das warte ich auch eigentlich noch so ein bisschen gerade. Ich rede nicht über das Gender Camp, weil ich nicht da war. Das ist relativ leicht zu beantworten. Das stimmt. Ich habe stattdessen eine Radtour gemacht. Willst du über die Radtour reden? Ich kann erzählen, dass es bis jetzt unter anderem das Kind auch bei der Radtour dabei war und dass es bis jetzt die längste Radtour war, die das Kind gemacht hat. Auch seitdem auch keine mehr. Und zwar war sie, Achtung, 42 Kilometer lang. Jawohl. Ah, auch kein Zufall. Kein Zufall, Kein nein. Zufall. Umso wichtiger, dass es hier nochmal Ja. platziert wird. Und zwar habe ich die nämlich in Hannover gemacht. Und wir sind also ich sollte auch, glaube ich, so ein bisschen bewiesen bekommen, dass Hannover wirklich sehr grün ist. Und ich war auch grün. War so. Und ich habe den Mittellandkanal gesehen. Sehr, sehr lange. Okay. Ja. Nämlich 42 Kilometer Nein, nein, lang. das nicht. Nein, nein, das nicht. Aber es war schon, also bestimmt 15 davon waren bestimmt. 21. 15 waren bestimmt der Mittellandkanal. Und das war sehr. Das war eine sehr, also Hannover ist sehr grün. Man kann da schön Fahrrad fahren. Ja. Ich wollte auch noch mich mit Marjuka anschließen und glaube auch, dass so einige Themen, die durch das Gender Camp aufgewühlt wurden, auf jeden Fall sich durchaus eignen, als extra Podcast-Thema auch beackert zu werden. So, und da freue ich mich auch schon drauf, das dann mitzumachen. Aber mit ein bisschen Abstand. Genau. Ja. Noch was zu sagen? Vielen Dank für die tollen Fragen. Echt. Ich merke, wenn man so ein bisschen reinkommt oder wenn ich so ein bisschen reinkomme, dann bespaßt es mich. Okay. Ich bin Die auch nicht nächste schlecht. Frage ist auch von Zoll und Glitter. Was hat es mit den ominösen Renovierarbeiten auf sich, über die Joke schon seit Tagen bei Twitter? Nochmal. Was hat es mit den ominösen Renovierarbeiten auf sich, über die Joke schon seit Tagen bei Twitter beschwert? Auf sich. Umgezogen seid ihr doch schon vor Skonisch vor einer ganzen Weile. Ja, also eigentlich ist es ja so, also vor dem Renovieren ist nach dem Renovieren und vor dem Umziehen ist nach dem Umziehen und nach dem Umziehen ist vor dem Umziehen. Ne? Aha, ja gut. Also eigentlich Ja. befinden wir uns ja eigentlich permanent im Renovierungszustand in dieser Wohnung. Entweder es muss noch etwas dringend renoviert werden oder es wird gerade etwas dringend renoviert oder es wurde gerade irgendwas fertig renoviert. Diese Wohnung ist sehr klein und ich glaube, es ist aber mit Abstand die Wohnung, die den größten Renovierungsbedarf auf pro Quadratmeter, pro Kubikmeter Ja. aufweist, in der ich jemals gewohnt habe, sodass wir auch gut und gerne noch die nächsten 10 Jahre damit verbringen können, hier irgendwelche Dinge zu renovieren. Und damit reden wir nicht von Verschönern, sondern von dringend notwendigen Dingen. Ja. Von daher, ja, ich glaube, dass. Alles Weitere könnt ihr ja noch ergänzen, vielleicht. Nein, achso, ich behält es. Ich darf es gar nicht abgeben so lange. Na gut. Ich glaube, also so ästhetisch gesehen sind ja auch durchaus Verschönerungen sehr existenzielle Veränderungen. Das stimmt. Ich würde das gar nicht so dringend trennen wollen. Das hast du jetzt schön. Ja, es gibt ja Leute, die streichen alle 3 Wochen ihre Wand neu oder sowas. Ne? Also das meine ich, das machen wir nicht. So. Was? Solche Leute gibt es. Ja, solche Leute gibt es, ja. Alle 3 Wochen? Ja. Die sind krass, diese Leute. Die haben dann keinen Bock mehr auf Gelb und dann nehmen sie Pink. Wow. Ja. Dafür haben die eine freie Wand aber auch. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Eine freie Wand. Krass. Also, was verstehe ich? Verstehe ich nicht. Könnt ihr auch noch kurz so als Kontext noch dazu packen, dass sich so diese wilde Twitterei von Joker auf einen Zeitpunkt bezieht, der schon über 2 Wochen jetzt auch entfernt liegt, weil wir zwischendurch im Urlaub waren. Und du davor wild renoviert hast. Das war jetzt deine Antwort? Nee, es war noch so ein Kontext. Ach so. Möchtest du noch was antworten? Das sind eigentlich 2 Fragen, ne? Du hast da 2 Fragen in 1. Ich übergebe mal, Luca. Echt? Ja. Okay, dann werde ich jetzt monologisieren. Ach so. Ja. Also ich habe vor 2 Wochen, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, zufällig auch mit Steff und Marleen und dem Kind, sodass ich in diesen 2 Wochen auch nicht renovieren konnte, habe ich viel renoviert. Und zwar mein Zimmer habe ich renoviert. Das hast du aber nicht alleine gemacht. Das habe ich nicht alleine gemacht. Mir wurde grandios geholfen von diversen Menschen. Was ich gemacht habe, war, ich habe die Dielen angeschliffen, oder das, was wir gemeinsam gemacht haben, war, wir haben die Dielen angeschliffen. Also erstmal musste natürlich alles rausgeräumt werden. Dann haben wir die Dielen angeschliffen und weiß gemacht, weiß lackiert. Und dann haben wir noch die Tapete runtergenommen und die Wände weiß gemalt. Und zwischendurch mussten halt auch noch solche Sachen gemacht werden wie diese Flügeltür, die zwischen Marleens und meinem Zimmer war und die VorvormieterInnen halt irgendwie zugebaut hatten und übertapeziert hatten, um aus der Flügeltür eine kleinere Tür zu machen mit einem Rundbogen. Die mussten wir halt abbrechen. Also die mussten wir rausrupfen. Oder der Türrahmen von der alten Kassettentür in meinem Zimmer, den die VorvormieterInnen zugebaut haben und übertapeziert haben, um da eine schöne Klappschiebetür einbauen zu können, mussten wir halt auch rausreißen. Und die Bretter, die vor die Fensterrahmen genagelt wurden, mussten wir halt auch, oder wollten wir gerne auch abrupfen. Aber wohlgemerkt, nicht vors Fenster genagelt, ne? Nein, nur vor die Fensterrahmen. Also so weit kommen wir, dass wir das noch gewesen sind. Und um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen zu kontextualisieren. Ich habe dann plötzlich die Idee gehabt, diese Wohnung ist einfach so skurril verrenoviert worden, dass da waren so viele krasse Sachen drin. Es wäre schade, die nicht zu bewahren für die Nachwelt. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt könnte ich das mal twittern. Und hatte dann das Gefühl, wenn ich damit schon anfange, dann könnte ich einfach alles das aufschreiben, was wir in dieser Wohnung schon gefunden haben an Skurrilitäten. Dazu kam, dass ich das überschnitt zeitlich mit dem Why Not Meme. Das passte so hervorragend da rein. Also musste das dazu. Ich entschuldige mich auch nochmal ausdrücklich dafür, dass ich es zwischendurch nicht dazu genommen habe. Ausdrücklich. Und das Ganze sind aber Sachen, die ich jetzt nicht vor, oder die wir nicht direkt jetzt vor 2 Wochen gemacht haben, sondern nur einige Teile davon sind vor 2 Wochen aufgetreten. Andere sind uns schon bekannt, seit wir in dieser Wohnung wohnen. Und mir ist dann danach noch was Interessantes aufgefallen, nämlich hat dann eine Freundin von mir, Stößchen, oder von uns, hat dann erzählt, dass sie das eigentlich erinnert hat an die Sachen, die ihre Eltern, glaube ich, auch mit einer Wohnung oder einem Haus gemacht haben. Ich kriege das jetzt nicht ganz zusammen. Und dann plötzlich hatte ich den Gedanken, okay, das, was ich hier an ästhetischem Empfinden daran lege, wie eine Wohnung auszusehen hat, ist wahrscheinlich auch ganz schön bildungsbürgerlich geprägt. Das ist mir dann nochmal aufgefallen. Stößchen. Also renovieren auch noch mit Lerneffekt. Mhm. Was ich, glaube ich, noch nicht getwittert hatte, was aber auch grandios, das muss auch unbedingt noch verbreitet werden, ist das mit dem Waschbecken in der Küche. Also unser Waschbecken in der Küche, das passt auch nicht in so einen Tweet. Ich glaube, da habe ich dann wirklich, da war ich dann überfordert. Müsstest du ein Bild machen. Ein Bild machen. Mhm. Das Foto kann man nicht erkennen auf dem Bild. Das ist mit Mensch vielleicht. Hm. Wie wir versuchen, an den Wasserhahn ranzukommen. gar nicht den Wasserhahn erreicht. Also jemand, der die so groß ist wie ich, wenn diese Person dann an den Wasserhahn kommen möchte, in unserer Küche, muss sich weit vorbeugen, dabei ein Hohlkreuz machen, weil der Kopf halt, also entweder muss ich mit dem Kopf mich an den Oberschrank schmiegen, der da in dieser Ecke ja auch relativ weit hervorsteht. Oder ich muss mich zusammenkrümmen, um den Kopf unter den Oberschrank zu schieben. Dazu muss ich mich allerdings schon relativ weit zusammenkrümmen. Dann muss ich lange Arme machen, während ich ein Hohlkreuz mache, um hinten an den Wasserhahn ranzukommen, der sich in der Ecke eines runden Waschbeckens befindet, von dem der Wasserhahn allerdings nur den äußersten Rand dieses Waschbeckens erreicht. So dass ich vorsichtig irgendwas abwaschen muss, dabei ganz viel Wasser über diesen Waschbeckenrand in das Holz läuft, das leider auch nicht abgedichtet wurde, sodass es inzwischen in der Küchenecke, Entschuldigung, ist ja noch viel besser, wenn man es erzählt. Also es muffelt inzwischen schon, weil natürlich die ganze Zeit auch Wasser da hinten in die Küchenecke läuft und es ist nicht abgedichtet und irgendwie ist der Wasserhahn zu kurz und das Waschbecken zu weit nach vorne und der Wasserhahn zu weit hinten und ja. Meine Vermutung war immer, dass es sich hier bei den VorvormieterInnen um ein Ehepaar gehandelt hat mit einer Hausfrau und einem Mann, der nichts im Haushalt tut und der hat dieses Waschbecken eingebaut. Unwissenheit. Ich glaube, es war ein alleinstehender Mann, der hier vorher gewohnt hat. Vorvor. Na gut. Tut mir leid. Na gut, okay, dann halt nicht. Und was wir auch nicht erzählt haben, waren die Saluntüren. Die haben unsere Vormieterin schon ausgebaut. Es könnte ja sein, dass er trotzdem nie abgewaschen hat und er nur aus ästhetischen Gründen diese Spüle. Die sieht ja auch ganz hübsch aus auf dem ersten Blick in der Ecke, ja, wo es wirklich das Unpraktischste ist, was man sich so vorstellen kann. Ja. Also mein persönliches Highlight war die Kork-Tapete. Die Kork-Tapete, die hat uns kalt erwischt. Ne? Ja, die als war wir eigentlich schon, schon relativ durch waren, vom Tapeten abzubilden, was natürlich wie immer nicht so einfach funktioniert hat, wie wir es uns gewünscht hätten, trotz Tapetenlöser. Und auf der letzten Wand war dann nochmal unter der Tapete so eine Korkdämmung. Also unter der Raufasertapete. Unter der Raufasertapete, genau. Ich weiß nicht, ob das Dämmung war. Ich glaube, es war einfach schön. Ja, ich habe dann nochmal im Internet gelesen, und es gibt Korkdämmung, die allerdings für Innenräume nicht empfohlen wird, wegen der ungesunden Ausdünstung. Ich glaube, ja, es war hübsch. Es würde passen. Ja. Ich wollte nur mein Highlight erzählen. Ja. Also mein Highlight war, glaube ich, als mir beim Abziehen aus dem Zimmer von dem Kind der Tapete die Hälfte der Wand inklusive Putz entgegengekommen ist. Also mit der Putz. Und inklusive Mauerstein. Inklusive auch. Mauerstein und Putz entgegengekommen ist, als ich an einem Tapeteneckchen gezogen habe. Wo ich auch irgendwie, glaube ich, nur noch so was gedacht habe, wie gut, dass uns das jetzt auffällt. Also das war schon ganz schön krass. So. Ja. Wobei das ja nicht die Schuld der Vormieter. Nee, das war, weil es marode war einfach. Aber da haben wir dann auch einen Maurer hier relativ lange zu Besuch gehabt. Der eine schicke 90er Jahre Popper-Frisur hatte. Also ich glaube, mein Highlight war tatsächlich der übertapezierte Lichtschalter. Ich glaube, das fand ich am besten. Also es war so klein, aber es war irgendwie so besonders. Also es war irgendwie, in Marlenes Zimmer gab es, oder gibt es so einen Lichtschalter, der ist so ein runder Lichtschalter halt, mit so einem kleinen Kippschalter drin, also so eine runde Platte mit einem kleinen Kippschalter. Einer von denen, die im Dunkeln auch leuchten. Ne? Wisst ihr? Und normalerweise, also Entschuldigung, das Wort sollte ich natürlich eigentlich gar nicht in den Mund nehmen. Also wirklich gar nicht. Häufig, wenn Leute tapezieren, dann nehmen sie ja erst die Lichtschalter ab oder die Steckdosen, tapezieren dann und bauen dann die Steckdosen oder Lichtschalter wieder drauf. Mhm. Nicht so unsere Vormieterinnen, die haben halt die Tapete über den Lichtschalter tapeziert und dann diesen kleinen Nupsi da rausgeprügelt. Why not, würde ich sagen. Also das war, glaube ich, so mein Highlight. Wir waren sehr pragmatisch auf jeden Fall vor Vormieter. Ich bin... Okay. Oh. Die sechste Frage, wieder von Zäulen Glitter, ist, wo ist die schöne Kategorie Marlene erklärt die Welt hin verschwunden? Ja. Jetzt knete ich das Redesäckchen, weil ich nicht weiß, wo die hin verschwunden ist. Vielleicht war uns die Welt einfach erklärt genug in der letzten Zeit? Ich weiß es nicht, ich bin nicht Marlene. Ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Eine Zeit lang. Es gibt ja irgendwie so einige Sachen, die im Podcast verschwunden sind mit der Zeit, ne? Zum Beispiel wollte ich ja am Anfang auch das Zitat des Monats einführen. Das wurde auch nur einmal gemacht. Das hat sich offensichtlich nicht etablieren können. Also ich weiß nicht, wo die Kategorie hin verschwunden ist. Mir hat sie jetzt erstmal nicht gefehlt. Vielleicht wäre das aber jetzt auch eine Frage, die insbesondere Marlene gut erklären könnte. Ich gebe mal weiter. Also, ich fände das ja ganz gut. Also ich glaube, dass sich unser Stil einfach in den dann mittlerweile fast 4 Jahren einfach geändert hat. Und wir einfach anders podcasten. Und 4 Jahre? Fast, ja. Und sich das deswegen irgendwie nicht so angeboten hat. Das hat sich dann irgendwie nicht mehr so eingeschmiegt. Aber, also es war genauso ein bisschen auch wie das, wir wollten eigentlich viel mehr auch Leute einladen, was wir auch irgendwie gar nicht dann so viel gemacht haben und so. Ich glaube, es gibt einfach so Dinge, die, ja, die kommen und gehen halt wieder so. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Und da ich ja auch immer so großartige Ideen habe, warum, weshalb irgendwas so und so und so funktioniert und ich das ja auch gerne kundtue, können wir ja mal überlegen, ob wir das ab und zu mal wieder aufleben lassen. So. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es wirklich abhanden gekommen ist, sondern sich tatsächlich eher auch nicht mehr angeboten hat. Ich frage mich noch, ob es eben auch was damit zu tun hat, wie doll wir uns im Voraus mit was beschäftigen oder darüber austauschen, darüber dann wiederum Fragen aufkämen, bei denen dann klar wäre, oh, das wäre was Gutes für Marlene erklärt die Welt. So, ich weiß nicht, ob das an so auch daran geknüpft ist, dadurch, dass wir unsere eigenen Zugänge zur Podcast-Produktion niedrigschwellig halten. Also so, je weniger Vorbereitung, desto weniger Fragen ploppen erstmal so unbedingt auf. Vielleicht, aber es hat ja auch was mit Bewusstsein zu tun. Also irgendwie, wenn wir das als erwünschte Kategorie haben, finde ich das auch schön. Mal dieses Erklären, wie es ist. als festes Moment in unseren Folgen zu haben. Das ist ja auch so ein queerer Akt des Widerstands, ne? Mal so erklären, wie es ist. Mhm. Ja. Wo ist die schöne Kategorie hin verschwunden? Vielleicht ist sie einfach nicht verschwunden. Ich glaube auch, sie ist einfach nicht verschwunden. Vielleicht schläft sie. Urlaub gemacht. Ja, Urlaub gemacht. Bestimmt Urlaub. Ich hatte gerade noch überlegt, ob es vielleicht sein könnte, dass diese Kategorie auch deswegen so ein bisschen verschwunden ist, weil wir ja alle seit ungefähr 2,5 Jahren permanent damit beschäftigt sind, jemandem die Welt zu erklären, nämlich dem Kind. Also wir sind ja sehr viel, ja doch, wir erklären ja schon viel. Also wir sind ja auch so permanente Erklärbärchen für das Kind. Und vielleicht ist da so der Spaß am Erklären oder das irgendwie ist dann vielleicht so die Erklärwünsche vielleicht einfach ein bisschen niedriger. Ich habe auch hohe Ansprüche an das Erklären. Also ich finde nämlich, es ist ein sehr, also so das Erklären kann ja auch so ein sehr herablassender Akt sein. Und das, finde ich, sollte in diesem Podcast hoffentlich nicht sein. Wie? Was? Erklären soll kein herablassender Akt sein? Naja, was? Bei der Kategorie? Auch in der Kategorie? Also es sollte nicht ernsthaft erklärt herablassend sein. Es muss ein Fünkchen. Ein Fünkchen? Kreativität da drin stecken. Naja, da habe ich da hervorragend für geeignet. Ja? Und Kreativität macht dann das von oben herab wieder wett. Nein. Wir hatten die Kategorie ja schon. Ja. Ja. Also so wie wir die Sachen sehen, muss es ja nicht anderen so gehen. Versteht ihr, was ich meine? Nimmst du das zu ernst gerade? Vielleicht nehme ich das zu ernst gerade. Ich glaube auch, ja. Das ist nämlich nicht sonderlich ernst gemeint, sondern eher so, es ist nicht ernst gemeint, aber es ist ein Funken Wahrheit irgendwo da drin. Okay, damit kann ich leben. Steff bekommt das Schnäckchen. Mensch, haben wir richtig was geklärt. So, sehr schön. Immer noch Silent Glitter fragt, ganz private Einschätzung von euch, wie unterscheiden sich die Berliner und Hamburger Queerszenen? Also eine Sache habe ich immer recht präsent, die bezieht sich mehr so auf das auf akademisch geprägte Queerszenen. Und zwar habe ich den Eindruck, dass das häufiger bei Tagungen so in den letzten 5, 6, 7 Jahren. ich weiß es nicht. Dass häufiger aus einer Berliner Ecke die Frage aufkam, Vereinbarkeit von Theorie und Praxis. Stimmt. Das war so ein Running Gag. Genau. Und ich dann mehr so als dann eben auch aus der Hamburger Ecke kommende Person mit queer-theoretischem Hintergrund mehr so, hä? Wie Vereinbarkeit? Das ist doch irgendwie eh schon, das hängt doch eh zusammen und ist gar nicht trennbar. Schöne Antwort. Genau. Da würde ich einen Unterschied sehen. Ich glaube, es ist halt dann echt sowas wie eine Art Schule, die so einen gewissen Perspektivenblick fordert. So oder prägt. Und ich glaube, beide sind auch wichtig. Also eben schon auch zu gucken, irgendwie, wo genau treffen sich Theorie und Praxis, wie kann das eine ins andere übersetzt werden, also wie kann da auch Übersetzungsarbeit oder politische Arbeit geleistet werden. Und ich finde aber die Perspektive genauso wichtig zu sehen, irgendwie so, dass wenn ich als irgendwie als Person im akademischen, wissenschaftlichen Bereich bin, dann bin ich auch politisch aktiv, und zwar auf verschiedene Art und Weisen. Ich bin im hochschulpolitischen Bereich aktiv und jenseits davon, plus Alltagspolitiken und so. Also so irgendwie, finde ich, ist es dann so ein schwer trennbar Ding. Für weitere Unterschiede müsste ich weiter erstmal nachdenken, deswegen beende ich mal meinen Beitrag hier. Mhm. Okay. Also das fand ich einen sehr schönen Unterschied. Für mich, Joke, ganz persönlich, fällt mir immer wieder so das mit den Räumen auf. Da sind sie wieder, die Räume. Die hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Im Podcast. Dadurch, dass irgendwie... Bestimmt erst... Letztes Mal. Oh, schon so lange her. Schon so lange her. Also dadurch, dass Berlin irgendwie viel größer ist, viel mehr Platz hat, viel mehr Gebäude hat, viel mehr Menschen hat, sehr häufig auch immer noch einfach viel billiger ist, habe ich das Gefühl, gibt es da einfach viel, viel, viel, viel mehr. Und es gibt viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen und Sachen zu verbinden als in Hamburg. Und dabei ist Hamburg schon groß und es gibt viele Menschen und es gibt einige Räume. Also so Sachen, die in Berlin irgendwie so selbstverständlich sein oder wahrscheinlich nicht selbstverständlich sind, da stecken ja wahrscheinlich auch immer irgendwelche Kämpfe oder sehr engagierte Grüppchen oder sowas hinter. Also selbstverständlich ist es nicht. Aber Sachen, die halt in Berlin gehen, die würden wahrscheinlich in Hamburg erstmal nicht so einfach gehen. Oder würden vielleicht auch einfach gar nicht gehen. Irgendwie. Mehrere queere Einrichtungen, Kneipen, Partys etc. Das wäre wahrscheinlich hier irgendwie, würde einfach die Leute überfordern, weil es dann nur sehr wenige Leute sind, die das machen könnten oder so, ne? Oder nicht überfordern, sondern die Räumlichkeiten geben es nicht her. Es ist zu wenig Platz da. Wenn es Platz gibt, dann muss er sich häufiger mal geteilt werden, was vielleicht in Berlin auch ähnlich ist, keine Ahnung. Und also sowas wie so irgendeine professionelle Infrastruktur außerhalb der Uni gibt es eh irgendwie gar nicht in Hamburg. Sowas wie Trans-Interqueer oder sowas, ne? Das oder Les Migras oder so. Gibt es ja irgendwie in Hamburg gar nicht. Nicht vergleichbar, ne? Also es ist, wenn, dann ist es immer so eher aus dem Homo-Bereich und dann kommt Queer mal so eher so personell zum Tragen, weil da mal eine Person drin sitzt, die sich dafür stark macht, aber es gibt halt überhaupt nicht so eine Bandbreite an etwas offizielleren Einrichtungen, die tatsächlich auch irgendwie nicht nur Homo haben, sondern tatsächlich Queer irgendwie versuchen. Und dann hatte ich den Faden verloren. Genau, und mit diesen Räumen und Größen und so hängt dann auch, damit hängt auch zusammen, dass ich dann immer wieder das Gefühl habe, also dass ich bei Hamburg häufig das Gefühl habe, ich kenne eigentlich die Leute in Hamburg so ungefähr. Und wenn es nur vom Sehen ist. Und dann bin ich immer ganz überrascht, wenn ich mal eine Person treffe, die sich zu irgendeiner queeren Szene dazugehörig fühlt, die ich noch nie gesehen habe, und freue mich dann immer sehr. Und in Berlin ist es dann eher so, oder die BerlinerInnen nehme ich eher so wahr, dass das tatsächlich irgendwie einzelne Grüppchen sind, die auch tatsächlich noch nie was voneinander gehört haben oder sich möglicherweise auch echt gar nicht kennen, weil es einfach so viel gibt und so groß ist und vielleicht stimmt das auch gar nicht und die BerlinerInnen würden jetzt auch sagen, ich habe die alle schon vom Sehen mal mitgekriegt. Aber das ist so mein persönlicher Eindruck. Und was ich immer wieder finde, ist, das ist ein ganz persönlicher Eindruck. Ich finde, die Berliner Queer-Szenen, die ich so mitkriege, immer viel stylischer als die Hamburger. Wir sehen. So. Was ich jetzt aber überhaupt nicht schlimm finde. Ich mag, glaube ich, auch so diesen nicht ganz so stylischen Charme auch. Eigentlich wollte ich antworten, welche Hamburger Szene? auch eine. Also, oh, da steht Szene, Szenen. Ja. Ach so. Also ich empfinde also Hamburg als relativ, ja, es gibt einfach, was Joko auch schon gemeint hat, würde ich total zustimmen, es gibt einfach total wenig Institutionelles. Das bricht auch eigentlich tendenziell eher weg, als dass es mehr wird. Stimmt. Es gab mal regelmäßige Veranstaltungen, die es auch gar nicht mehr gibt, die selbst organisiert waren. Doch, die gibt es ja noch. Achso, es gibt neue, stimmt, es sind auch neue entstanden. Stimmt, es gibt eine wöchentliche Veranstaltung auf jeden Fall, die auch irgendwie regelmäßig stattfindet. Stimmt, so eine Bar. Ja, stimmt, es gibt. Aber es gibt. Also, ja, das ist so das, also das ist so das, das eine, dass ich das Gefühl habe, dass, dass es eigentlich nicht so richtig. Also es gibt jetzt nicht so einen Ort, wo ich jetzt sagen würde, abgesehen von dieser einen Bar irgendwie, die halt einmal im Monat, einmal in der Woche ist, kann ich jetzt nicht sagen, okay, wenn ich da und da hingehe, treffe ich auf jeden Fall, also richtig so an einen Ort gehe zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie, dann treffe ich da auf jeden Fall irgendwie die Szene. So. Oder Teile davon. Also da ist halt irgendwie, also da, ich habe so das Gefühl, es gibt relativ in Hamburg mittlerweile relativ wenig Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise Kontakt herzustellen zu Leuten, wenn man irgendwie sich für das Thema interessiert. So, da der Studiengang an der Uni auch weggefallen ist, ist das halt auch auf einer akademischen Ebene gar nicht möglich. So. Also ich habe ja meine ersten Schritte in dieses ganze Queer-Thema in Berlin gemacht und bin dann nach Hamburg gezogen und hatte dadurch einen relativ guten Eindruck davon, wie sich das so unterscheidet. Und ich erzähle dann an der Stelle immer ganz gerne, dass ich in Hamburg, um auch mal so ein bisschen die Depression daraus zu nehmen, also was ich halt total cool fand und das auch wirklich, das war eines der ersten und auch ganz lange eines der wenigen Dinge, die ich an Hamburg an sich gut fand, also die ich auch besser fand als in Berlin, war, dass ich in Hamburg relativ doll das Gefühl hatte, ich habe ihn relativ schnell auf Leute getroffen, die Interesse daran hatten, politisch was zu machen oder was, es gab halt viel mehr so eine, wenn du auf Leute getroffen bist, die sich in irgendeiner Art und Weise mit so einem Queer-Ding auseinandersetzen, dann waren das eigentlich fast immer Leute, die auch Bock hatten, irgendwas zu machen oder die halt einfach sich damit auseinandersetzen wollten. Und ich habe relativ schnell Leute gefunden, mit denen ich halt irgendwas zusammen planen und organisieren kann und so und oder irgendwas entstehen lassen kann. Weil es halt ganz viel so dieses Ding ist von, es ist noch nicht da und wenn man es machen will, dann muss man es machen, was halt auch ein total großes, also mir so ein ganz großes Gefühl gegeben hat von, ich kann da auch ganz viel selbst kreieren und kann ganz viel machen und kann bekommen auch genug Leute zusammen, um Dinge zu tun. So. Weil die Ressourcen dann halt doch da sind oder Hamburg groß genug ist, um diese Ressourcen halt bieten zu können oder die Leute bieten zu können oder das Know-how bieten zu können, bestimmte Sachen zu machen. Diese Leute sind dann aber eben kamen aus ganz verschiedenen Ecken und was mich halt auch gezwungen hat, mich auf ganz, also nicht nur so in dem, was mich persönlich speziell interessiert hat, mich damit auseinandersetzen zu müssen, sondern halt auch mit Dingen, die vielleicht gar nicht so in meinem Horizont gewesen sind. Was auch dieser Unstyle-Faktor irgendwie, das passt da so ein bisschen rein, finde ich, weil halt die Leute, auf die ich in Hamburg getroffen bin, ich finde, würde auch sagen, die sind alle tausendmal unstylischer als die in Berlin irgendwie, die ich so, also wenn ich so Leute so als Masse irgendwie wahrnehme. Das sind halt Leute, die in irgendeiner Art und Weise ganz auf irgendwelchen Ebenen politisch oder wer sie halt so sind, wie sie sind, in irgendeiner Art und Weise anecken und irgendwie komisch sind, auch irgendwie, was so den Mainstream-Blick angeht oder auch den Stylo-Blick angeht. Und das zwingt halt mich dazu, einfach auch mit allen möglichen Leuten aus allen möglichen Ecken mich irgendwie auseinandersetzen zu können, aber auch zu müssen, wenn ich halt irgendwas reißen will. So. Was ich eher positiv finde, weil es halt tatsächlich mich weitergebracht hat in meiner politischen Auseinandersetzung oder dem, was halt. Also, wir haben ja ganz viele Aktionen gemacht, auch schon irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ich die in Berlin gemacht hätte. Was weiß ich, gegen den CSD laufen zum Beispiel. Hätte ich wahrscheinlich in Berlin nicht gemacht oder so. Wir sind mal in einer Gruppe mit Pappmaché Haifischflossen auf dem Rücken gegen die Laufrichtung vom CSD gelaufen, als Aktion. So. Kann sein, ja. Aber es ist einfach so eine tolle Aktion. Ja. Und Ende haben wir uns alle begeistert American Apparel Unterhosen schenken lassen. Und meine habe ich verloren. Und das ist das eine. Und das andere ist halt, was mir auch auffällt, oder was mir auch von Anfang an aufgefallen ist in Hamburg im Vergleich zu Berlin, ist die noch engere Verknüpfung mit der Linken. Also mit der linken Szene. Also nicht, dass die in Hamburg, in Berlin nicht auch da wäre, aber sie ist, finde ich, in Hamburg nochmal deutlich enger, weil halt eben Räume sehr knapp sind und es in Hamburg halt irgendwie traditionell eine relativ stark etablierte Linke gibt, die halt so linke Szene, linksradikale Szene, die halt sich ganz viele Häuser und ganz viele Räume und ganz viele Orte und Strukturen erkämpft haben und halt irgendwie seit Jahrzehnten so die wir gegen die Hamburger Pfeffersäcke und das ganze schlimme Kapitalismusstrukturen und keine Ahnung, gibt es halt einfach so diese relativ stark präsenten auch Räume, linke Räume, und die wiederum sind dann eben in einer Stadt, in der halt irgendwie eigentlich überhaupt kein Raum mal eben so da ist, einfach nochmal relativ leichter zugänglich, was halt dann die Verknüpfung zur Linken halt einfach nochmal sehr viel stärker macht. So. Mhm. Ja, genau, und das sind halt, also das kann man jetzt irgendwie immer dann auf Berlin halt beziehen, von wegen, ja, das war, also da hatte ich halt immer eher den Eindruck, dass es, oder es ist auch heute noch so, dass es einfach, ja, was du halt auch schon meinst, dass es halt irgendwie einfach so relativ groß ist, nicht, dass da auch nicht Sachen gehen und dass Leute was machen, das muss ja auch irgendwie entstehen, aber dass halt, ja, vielleicht ist es tatsächlich dieses Ding, dieses sich im Zweifelsfall nicht zwingend auseinandersetzen müssen mit Leuten, die nicht so ganz der eigenen politischen Strömung oder dem eigenen Interesse irgendwie folgen, weil es eben noch genug andere gibt, mit denen man sich umgeben kann oder mit denen man irgendwas machen kann. Ja. Ja. Ich hatte eben auch noch den Gedanken, dass vielleicht so dieses nochmal auf mehr Anknüpfungspunkte angewiesen sein, dann eben echt so ein solidarisch Handeln lehrt. Oder so, dass halt so ein Solidaritätsgedanke oder sich so solidarisch vielleicht nochmal eher aushalten oder so. Ja. Dass das eine Praxis sein muss, um überhaupt irgendwie in einer Gruppe handlungsfähig zu sein. Also es gibt zum Beispiel keine regelmäßige queere Party in Hamburg. Doch, einmal jährlich. Auch nicht mehr so richtig. Ja, aber halt so regelmäßig irgendwie ist es halt, gibt es einfach nicht. Es gibt noch dieses geile Hamburger Problem irgendwie, den queeren Mittwoch. Es gibt so ein paar queere Institutionchen, halt diese Bar, von der Marlene schon erzählt hat, dann die Vorlesungsreihe an der Uni. Dann gibt es ja auch die Kampfsportgruppe. Mhm. Und ich glaube noch irgendwas, und die finden alle am Mittwoch statt. Das ist irgendwie so ein bisschen. Und es gibt den Chor. Den Chor gibt es auch noch, aber der ist nicht am Mittwoch. Der ist dienstags. Und es gibt noch zumindest diese entspanntere Homo-Party, auch Mittwochabend. Die entspanntere Homo-Party? Mhm. Die kenne ich gar nicht. Doch. Das Kiel. Ach so. Ach so. Ach die. Okay. Das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie auch echt, also ich glaube, für eine andere Einschätzung der Berliner Queer-Szene-Szenen wäre es dann vielleicht auch sinnvoll, Leute nochmal zu fragen, die sich in dieser Szene auch wirklich richtig aufhalten. Ne? Ja, ich habe da bisher auch nur sehr wenig von miterlebt. Also ab und an sind wir schon in Berlin und bewegen uns dann auch in queeren Umfeldern. Aber das ist natürlich irgendwie was ganz anderes, als wenn eine Person in der Stadt ist und da die Räume kennt und die Leute kennt. Und ja. Ja. Ja. Es wäre mal interessant zu hören, was so BerlinerInnen sagen zu dem Unterschied zwischen der Hamburger und der Berliner Szene, Szenen. Und dann gibt es ja noch die ganzen anderen Szenen in anderen, an anderen Orten. Ja. Entschuldigung, Marlene hat das Redesäckchen. Können wir noch mal kurz Tee? Wollen wir noch einen? Immer noch von Zoll und Glitter. Wie war es bei Wer lebt mit wem und Punkt, Punkt, Punkt Camp? Ach ja. Warm. Trocken. Es war warm und trocken. Und das ist natürlich eine Frage, ganz natürlich. Nein, also wir haben uns überlegt, dass wir in baldiger Zukunft, nämlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar schon diese Woche, wenn alles gut läuft und nicht irgendwas dazwischen kommt, noch eine weitere Podcast-Folge machen, um uns dann ausführlich mit genau diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal so sagen, dass es... also ich bin hingefahren mit der Idee, also entweder wird es richtig scheiße oder es wird richtig toll. Und wahrscheinlich wird es beides. Und es gab Sachen, die echt blöd waren, aber es gab definitiv mehr tolle Sachen als blöde Sachen für mich dort. So alles in allem. Das heißt, unterm Strich, ich fand's gut. Und alles Weitere übermorgen. Übermorgen. Wenn wir das denn schaffen. Ich habe zumindest die Motivation, dass es dann noch einigermaßen frisch ist. Stimmt, so das ist ja auch ganz gut. Ja. Ja, ich bin fertig. Jetzt kommt die Kleifo in die Küche. Die Katze. Aber die Kleifo sagt eh nichts zu dem, was wir immer so bereden. Deswegen war sie auch nicht mit dabei. In meinen Gedanken schon. Also, auch kurz nur als Antwort. Ich hatte eher keine Erwartung an das Camp. Also weil ich mich einfach überhaupt nicht damit groß beschäftigt habe. Ich mit niemandem geredet habe, die der da schon mal war. Und deswegen auch keine Erwartungen so wirklich geschürt wurden. Hätte schon sein können. Also so, weil die Texte, die ich auf dem Blog des Festivals gefunden habe, ansprechend fand. Aber es für mich halt dann auch so war irgendwie so, okay, Texte, kann schon mal darauf hinweisen, irgendwie, dass vielleicht queere oder multisensibilisierte Menschen in der Orga drin sind, aber es macht noch keine Aussage darüber, welche Leute dort dann irgendwie am Camp teilnehmen. Greifung. Und so, ich war so grundsätzlich vom gesamten Spektrum war ich auf Schlimmeres eingestellt. Also so hätte es und war deswegen eher positiv überrascht und besonders positiv überrascht war ich über die vielen tollen Leute, die ich dort ganz neu kennengelernt habe. Und das Wetter war bombastisch, sodass es kein wenig Camping-Sorgen gab. Ja, deswegen auch von mir erstmal ein positives, kurzes Statement. Ich wiederum hatte mir, glaube ich, ein bisschen mehr versprochen, als ich dann rausziehen konnte. Allerdings nur auf einer Ebene. Also ich wurde auf vielen anderen Ebenen sehr positiv überrascht und habe mich tierisch über das Wetter gefreut, hatte dann leider plötzlich so eine Wetterfühligkeit gehabt und habe irgendwie schnell Kopfschmerzen immer gekriegt, was so ein bisschen blöd war, so für das Camp-Erlebnis an sich. Genau, und ich freue mich sehr darüber, ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Und mehr sage ich dazu jetzt, glaube ich, auch einfach nicht. Was machst du da? Stempel. So. Ach, das stimmt gar nicht. Du bist gar nicht dran. Was? Doch. Nee, doch. Ich bin dran. Doch. Ich glaube, ich werde es bis zum Ende dieser Folge nicht mehr hinkriegen, diese Reihenfolge. Ich komme zu Frage 9. Oh, Entschuldigung, ich bin jetzt mal gefragt. Ja, bist du. Die ist von Soylent Glitter. Und geht. Und ganz wichtig, warum verbrennt der WG-Toaster in letzter Zeit immer meinen schönen Toast, obwohl er auf kleinster Stufe steht und da sonst bestenfalls wärmt? Das ist eine gute Frage. Unserem Toaster geht es ja ähnlich. Also Marlins und meinem Toaster. Der kriegt es auch nicht so richtig hin. Beziehungsweise würde ich ja vielleicht sagen, es geht nicht darum, ob der Toaster was hinkriegt oder nicht, sondern wie geht es denn dem Toaster? Also vielleicht steht er am falschen Ort oder er hat schlechte Gefühle gerade oder die Steckdose ist die falsche oder er steht direkt neben, keine Ahnung, dem Sandwich-Toaster und fühlt sich dann irgendwie unterrepräsentiert oder so. Oder ihm ist zu heiß. Oder er hat Sommer mit Winter verwechselt. Also ich würde ja anregen, mich nochmal ernsthafter mit dem Toaster auseinanderzusetzen. Das ist ja auch interessant, uns zu fragen, wie es dem Toaster denn geht. Das ist ja schon auch, geht ja auch über die Aussagen des Toasters so ein bisschen hinweg. Und allein schon in dieser Frage, so mein schöner Toast und der Toaster verbrennt den so. Vielleicht steckt da auch so ein bisschen drin, so von dem Besitzanspruch vom Toast mal so ein bisschen wegzukommen und den Toast vielleicht auch mit, also im Geiste auch mit dem Toaster ein bisschen mehr zu teilen. Vielleicht geht es ihm dann besser. Und er verbrennt den Toast nicht mehr. Toaster haben auch Gefühle. Also das Bimetall ist mit Sicherheit kaputt. Also so ein Toaster funktioniert ja so, dass zwei Metalle aufeinander gelötet sind, glaube ich, oder sonst irgendwie miteinander verbunden sind und sich unterschiedlich ausdehnen. Und je nachdem, auf welche Stufe dieser Toaster gestellt ist, verbiegt sich dieses Bimetall halt in eine bestimmte Richtung, je nach Hitzeentwicklung mehr oder weniger. Und wenn das halt eine bestimmte Krümmung erreicht hat, springt dann halt der Hebel hoch, um den Toast wieder auszuwerfen. Und meine Vermutung ist, dass entweder das Bimetall halt kaputt ist in irgendeiner Form, vielleicht irgendwie ist dann Krümmel und es klemmt irgendwie, oder dass halt dieser Riegel kaputt ist, der dann ausgelöst wird von dem Bimetall. Also ich würde das einfach mal aufmachen und mal gucken, inwieweit dieses Bimetall halt irgendwie noch der Hitze, also diesen Mechanismus irgendwie ordentlich ausführt. Dass das nur manchmal passiert, vermute ich mal, es ist eher ein mechanisches Problem und nicht, dass das Bimetall an sich komplett kaputt ist. Wie anders als bei unserem Toaster, der einfach grundsätzlich irgendwie Dinge verbrennt, was mich eher auf die Gedanken bringt, dass bei uns tatsächlich das Bimetall kaputt ist. Und das weiß ich auch alles deswegen nur so genau, weil ich natürlich, als wir das gelernt haben in Physik, wie der Toaster funktioniert, das Wort Bimetall so toll fand. Weil es ja also schon auch ein bisschen unanständig ist. Ja. Und wir auch als pubertierende Klasse das hochgradig lustig fanden, dass das Bimetall heißt. Steff. Marlene, ich mag natürlich, da ich dem Pragmatismus sehr doll verschrieben bin, mag ich natürlich deine Antwort auch sehr. Dankeschön. Möchte aber auch nochmal auf den emotionalen und politischen Verantwortungsgrad und die Erfahrungswelt irgendwie und den Alltagserfahrung mit den Toastern nochmal zurückgehen. Ich bin mit solchen Emos zusammen. Du bist ja Rotwein. Das ist nicht lustig. Und zwar habe ich den Toaster hier, der auch passenderweise gerade sehr nah neben mir ist, hatte der durchaus auch schon andere Phasen. Nämlich, spannenderweise, entweder, also auch auf der gleichen Stufe stehend, sind entweder nur ganz schwach anzutoasten oder eben, dass der Toaster drin nahezu verbrennt. Und da gab es noch mehr so Phasen. Und das wechselte sich immer mal wieder ab. Ich weiß nicht, ob das noch stärker in der alten Wohnung von euch war. Könnte schon mal ein Hinweis sein. So lange ist dieser Toaster schon kaputt? Mhm. Oh. Also es gab... Also der ist nicht kaputt, der ist verstimmt. Entschuldigung. Verstimmt. Unser besonderer Toaster. Queer. Der ist politisch, genau. Der ist widerständig. Das ist Widerstand gegen... Alltagswiderstand. Gegen kapitalistische Konsumlogiken von irgendwie, wer muss wie funktionieren, wer definiert eigentlich, wer wie funktioniert und kann man das nicht irgendwie solidarisch, kollektiv auch lösen, also dass man halt auch gemeinsam sich trägt, weil ich habe ja auch eine Erwartung, also so, ich möchte ja mit dem Toaster zusammenarbeiten und kann dann ja genauso wie der Toaster auch irgendwie an dem Prozess beteiligt sein. Und meine Verantwortung liegt halt dann daran, ein Auge auf das Brot zu haben oder auf die Uhr und dann zu wissen, okay, jetzt ist Zeit, das rauszuholen, während sich der Toaster darum kümmert, das Brot zu toasten. Also ich habe den Toaster ja damals gekauft, weil der so viele Knöpfe hat. Der hat nämlich eine Bagel-Taste und eine Warmhaltetaste und die eine Auftautaste. Die Bagel-Taste haben wir noch nie benutzt. Doch, ich habe die schon benutzt, weil ich habe den Toaster nämlich schon noch viel länger. Ich verstehe, was ist die Yuppie-Taste? Was man mit einer Bagel-Taste am. Soll ich dir das mal erklären, was das ist für eine Taste? Da soll die Bagel auf. Der toastet, man kann einen Bagel aufschneiden und kann in beide Hälften so das da reinstecken. Mhm. Und wenn man dann zusätzlich die Bagel-Taste drückt, dann wird immer nur die Innenseite des Bagels getoastet. Oder nur die Außenseite, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall immer nur eine Seite wird getoastet. Da muss man ja umdrehen. Weil Bagel nämlich offensichtlich... Innen und außen ist. Weil Bagel, ich glaube... weil Bagel ja irgendwie... das habe ich auch dadurch gelernt, dass Bagel offensichtlich nur auf einer Seite getoastet werden und eben nicht auf beiden. Jetzt müsste man erst wissen, auf welcher Seite Bagel immer so getoastet werden. Ich denke... Es ist so gedacht, dass man die aufschneidet und dann die quasi sich so gegenüber dann so reinsteckt. Sich so, als würde man sie, wenn dazwischen kein Metall wäre, wäre es wieder ein ganzer Bagel. Mhm. Und dann weiß der Toaster schon, was er machen muss. Und dann weiß der Toaster das schon, genau. Aber es ging ja auch eigentlich gar nicht um unseren Toaster, möchte ich nur kurz hinweisen. Nein, aber so, also ich kann ja auch nur aus meiner Erfahrungswelt sprechen und kann jetzt nicht für den Toaster. Ich kann sowieso nicht für Toaster sprechen für Toaster, die in Soylent Glitters WG stehen. Also ich würde mal nach der Bagel-Taste gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass die Bagel-Taste damit zu finden. Also jetzt stellst du auch relativ hohe Erwartungen an Soylent Glitters Toaster oder den Toaster, der mit Soylent Glitter zusammenlebt. Vielleicht hat der überhaupt keine Bagel-Taste und jeder Toaster sollte eine Bagel-Taste haben, finde ich. Das ist eine andere Diskussion. Nee, wir dürfen jetzt hier nicht die Ebenen vermischen. Okay. Also ich würde da auch mal so von normativen Erwartungen ausgehen. Also in dem Satz taucht schon relativ viel auf, was der Toaster so normalerweise macht oder machen sollte und was er jetzt plötzlich falsch macht und so. Vielleicht ist es auch so ein queerer Akt von dem Toaster, da mal so ein bisschen die Erwartungen umzuschmeißen und einfach mal darauf hinzuweisen, dass das auch alles ganz anders sein könnte. Vielleicht hilft es auch, die Krümmelschublade mal auszulernen. Ja, genau, wie auch, also sowas wie... Reproduktionsarbeit. Ja, genau, richtig. Also so ein bisschen Pflegen und sowas finde ich jetzt schon auch wichtig, weil so der Toaster ist ja dann sonst eher der Knotenpunkt der Reproduktionsarbeit oder so sichtbar. Und dann dieses Verhältnis auch dann irgendwie zu hinterfragen und aktiv umzukehren, sich dann auch um einen Toaster zu kümmern. Ja. Um einen Bezugstoaster. Also ich würde mich freuen, wenn Soylent Glitter vielleicht nochmal Feedback geben könnte, ob das jetzt vielleicht demnächst besser funktioniert, wenn das Bimetall ausgetauscht wurde. Oder sie mal ein Plenum gemacht haben. Oder dass mit der Reproduktion vielleicht nochmal anders bedacht wurde. Also würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Vielleicht können wir ja auch sonst mal einen Toaster-Austausch machen. Ja. Wer kriegt denn das Säckchen? Ich müsste auch mal kurz... Mal aus der Küche? Ja, ihr müsst euch jetzt kurz was an. Ich kann ja schon mal die Frage... Nee, ich muss die ja mithören. Toll. Dann sage ich sie einfach nochmal. Ja, mach einfach nochmal. Und zwar hat Paula eine Frage gestellt. Wir sind jetzt bei Nummer 10 übrigens. Paula fragt, legt ihr eigentlich regelmäßig Dinge fest, die auf jeden Fall tabu sind im Podcast? Also sowas dann sehr Privates, unangenehme Erinnerungen etc. Beziehungsweise benutzt ihr beim Sprechen Zeichen, wenn ein Thema in die falsche Richtung geht? Oder seid ihr da echt locker und quatscht einfach über alles? Und dann noch in Klammern, ich kann mich nicht erinnern, dass ihr mal direkt im Podcast gesagt habt, über X oder Y nicht reden zu wollen. Aber das wäre ja auch eine Option. Das war jetzt relativ viel Text. Ja. Tja. Ich gucke mir gerade noch die Fragestellung an, ob sie sich nochmal... Also sie lässt sich ja nochmal etwas unterteilen. Ja. In mehrere Teile sogar. Ja. Deswegen würde ich jetzt einfach den ersten Teil machen. Benennen und sage, legt ihr eigentlich regelmäßig Dinge fest, die auf jeden Fall tabu sind im Podcast, sehr privates, unangenehme Erinnerungen etc.? Dinge festlegen, die nicht gesagt werden sollen, ja, regelmäßig nicht. Das ist aus meiner Erinnerung mehr so themenabhängig oder ergeben sich so mit der Zeit irgendwie, dass wir merken, okay, da, wenn wir über das Thema reden, müssen wir uns fragen, wie viel wollen wir anonymisieren oder wie pauschal wollen wir etwas beschreiben. Oder es kommt aber auch mal vor, zu sagen, so nee, da möchte ich nicht drüber reden. Und das hatten wir auch schon in unterschiedlichsten Abstufungen von irgendwie so darüber. Da sollten wir uns irgendwie drum rumschiffen. Oder so, das möchte ich nicht. Und wir haben das... Ich glaube, wir sind dann eher noch mal so ein bisschen trainiert darauf, so zu sprechen, dass wir nicht dringend gerade was sehr Persönliches unserer Gegenüber ausplaudern, sondern das dann im Zweifel eben der Person überlassen, ob sie oder er das sagt oder nicht. Weiß ich, wollen wir einfach zu jeder einzelnen Frage, Unterfrage eine Runde machen? Hm. Ich glaube, sonst ist es ja. Dann bin ich dran. Ja, ob wir Dinge festlegen, auf die auf jeden Fall tabu sind. Also so richtig viel kann ich dem ja jetzt gar nicht mehr hinzufügen. Ne? Das wäre mir so eine Sache an. Also ja, wir legen Dinge fest. Das kann sich auch ändern. Es kommt auch immer so ein bisschen aufs Thema drauf an, oder aufs Podcast-Thema drauf an, je nachdem, keine Ahnung, wenn wir einen Aspekt besprechen, dann kann ein Thema tabu sein, das vielleicht in einem anderen Podcast, wo ein ganz anderer Aspekt besprochen wird, überhaupt nicht mehr tabu sein muss oder so. Ich glaube, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber wir legen schon ab und an sagt dann eine Person von uns, darüber möchte ich nicht sprechen. Oder das soll bitte rausgelassen werden oder sowas. Ja. Genau, und das sind tatsächlich teilweise Privates, teilweise unangenehme Erinnerungen und aber auch zum Beispiel relativ viel, was unser Pflegekind angeht. Da sind wir ja auch immer sehr vorsichtig. Also ich habe ja das Gefühl, warst du fertig? Ja, mach mal. Ich habe ja das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so oft vorkommt, dass wir so ganz explizit sagen, das und das soll nicht im Podcast vorkommen, sondern dass es halt eher so ist, dass wir... allgemein eigentlich eher schon wissen, so ungefähr wissen, was so eher so die Grenzen von den anderen Personen sind oder wo wir uns auch einfach auf anderen Ebenen vielleicht auch schon mal verständigt haben, warum wir bestimmte Sachen wo nicht erzählen oder so. Also wir unterhalten uns ja auch außerhalb vom Podcast mit anderen Leuten und wir unterhalten uns halt auch untereinander darüber, über was wir mit anderen Leuten sprechen. Also ich glaube, durch die Tatsache, dass wir relativ häufig in der Situation, alle in die Situation kommen, ach, das ist ja interessant auszulösen sozusagen, wenn wir irgendwas erzählen, habe ich ja den Eindruck, dass es eh ein relativ häufiges Thema ist, sozusagen dieses, wie reden wir über was mit anderen und so, aber gar nicht eher auf so einer Tabuebene, sondern eher auf so einer, wie kann man damit umgehen oder wie gehen wir so damit um, also auf so einer Austauschebene. Und nicht daraus habe ich so das Gefühl, entsteht dann auch so ein bisschen häufig so dieses, was reden wir hier? Oder über was reden wir nicht oder so? Also das, ich habe eigentlich schon das Gefühl, das relativ gut einschätzen zu können, aufgrund anderer Situationen, was so Themen sind, die ich eben nicht ansprechen möchte oder die, wo wir uns irgendwie so ein bisschen einig sind, dass wir die nicht ansprechen. Ich glaube tatsächlich, durch auch so Zusammenhänge, die zum Teil sehr intim sind oder so Halböffentlichkeitszusammenhänge, habe ich sowieso oder haben wir alle, glaube ich, relativ schnell, also früh auch schon dann gelernt, dass man eben über ganz viele bestimmte Themen eben auch gar nicht redet mit anderen. Also dass eben Sachen anonymisiert werden, weil es einfach ganz oft einfach überhaupt nichts zur Sache tut, ob Person X oder Y irgendwas gemacht hat, sondern dann halt irgendwie nur quasi ein bestimmter Aspekt von dieser Person dann relevant ist und der gar nicht an eine spezielle Person geknüpft werden muss, wenn man mit einer dritten Person über irgendwas redet oder so. Weil, um halt so eine bestimmte Persönlichkeitsgrenze von allen möglichen Leuten zu bewahren. Ja. Was ich einen sehr positiven Aspekt von so der LFT SM-Szene irgendwie finde. Also da habe ich das ein bisschen gelernt und fand ich irgendwie auch ziemlich gut. Als Tool oder als so ein Umgang. Ich glaube, das spielt für mich auf jeden Fall hier schon mit rein. Das ist aber sicherlich auch irgendwie erweiterungsfähig. Also ich merke zum Beispiel auch alles, was so in den SM- oder Sexbereich geht, da bin ich relativ fit sozusagen zu merken, so ab hier wird irgendwas privat und da erzähle ich einfach nicht mehr weiter. Oder hier wäre es angebracht, die Person einfach nicht zu nennen oder so, oder auch gar nicht eine Handlung zu benennen, sondern nur irgendwie oberflächlich irgendwas zu erzählen. Aber in anderen Bereichen geht mir das zum Beispiel überhaupt nicht so. Also da habe ich zum Beispiel nicht das Gefühl, ich wüsste sofort, hier müsste ich mal irgendwie eigentlich Rücksprache halten oder nochmal eine Person aus der bestimmten Gruppe fragen, ob es überhaupt okay ist, sowas zu erzählen oder sowas. Also da bin ich manchmal sehr sicher und manchmal aber auch ganz unsicher. Da habe ich jetzt lustigerweise genau solche Gedankengänge auch gehabt in Bezug auf, wie über das Wer lebt mit wem Camp irgendwie sprechen. So dachte ich auch so, okay, da wird es an manchen Stellen dann doch schwierig. Und dann sind es eben gar nicht so meine eigenen Tabugrenzen, sondern vielleicht eher sowas wie Persönlichkeitsrechte oder so. Ja. Oder vielleicht auch einfach Gefühle von anderen, die ich irgendwie verletze, indem ich über sie rede. Ja. Genau. Ja. Den zweiten Teil fasse ich jetzt doch einfach zusammen. Und zwar, beziehungsweise benutzt ihr beim Sprechen Zeichen, wenn ein Thema in die falsche Richtung geht? Oder seid ihr da echt locker und quatscht einfach über alles? So, noch mit dem Verweis, kann mich nicht erinnern, dass ihr mal direkt im Podcast gesagt habt, über X oder Y nicht reden zu wollen. Aber das wäre ja auch eine Option, das irgendwie wahrscheinlich das dann offen zu legen. ja, was Zeichen angeht, nein. Ich Ich hatte zwar schon häufiger mal so, es gab schon häufiger Grenzfälle innerhalb von Podcasts, bei denen ich irgendwie so im Nachhinein dachte, weiß ich jetzt nicht, ob ich so, das ist ganz schön nah an irgendwie einer Grenze dran oder so. Weiß nicht, ob ich mich damit eigentlich so wohlfühle. Da das aber auch schon alles gerade länger her ist, kann ich das auch, könnte ich da noch nicht mal gerade gut ein Beispiel sagen. Aber sonst so direkt, also irgendwelche Zeichen, die wir uns geben und die für euch dann nicht nachvollziehbar sind, beziehen sich, glaube ich, eher auf Essen und Trinken. Oder Toilettengänge. Ja. So, wenn irgendwie still eine Teekanne fragend hochgehalten wird oder sowas. Aber nicht allen, nicht Zeichen, die sich auf Kommunikation, die so doll Einfluss nehmen auf Kommunikation, mal von nonverbalen, wahrscheinlich Genicke, Gewackel, Kopfgeschüttel oder sowas abgesehen. Und ansonsten sind wir echt locker und quatschen einfach über. Die Frage hat mich schon nochmal darauf gebracht, dass wir doch, glaube ich, echt ganz gut hinbekommen, so ein authentisches Gespräch hinzubekommen, weil wir halt wenig drumherum Kram haben als Regulation. Mhm. Aber gerade da eben finde ich, ist die Frage schon dann auch spannend von, okay, wie regulieren wir dann eigentlich inhaltlich? Aber es ist mittlerweile etwas, wo ich mir nicht immer so viel Gedanken darüber mache. Ich persönlich habe das Gefühl, ich kenne Steff und Marleen jetzt schon relativ lange und kann es einigermaßen einschätzen, wenn ich zum Beispiel im Sprechen merke, das gefällt ihnen nicht so gut, was sie da gerade erzählen oder so. Also so Stimmungen einschätzen kann ich, glaube ich, schon ganz gut. Meistens. Genauso wie ich auch selbst im Sprechen merke, oh, jetzt wird es irgendwie wackelig oder so. Das merke ich schon auch bei mir, glücklicherweise. Und ich glaube, bisher hat das, also ich kann mich auch an ein paar Situationen erinnern, die so ein bisschen schwierig waren. Leider nicht mehr so, dass ich sie jetzt aufzählen könnte. Also ich weiß, es gab Situationen, bei denen Personen von uns Schwierigkeiten hatten mit dem Erzählen oder so oder mit der Situation oder so. Und es hat sich aber nie dahin entwickelt, dass es richtig schlimm geworden ist. Sondern offensichtlich haben wir es dann hingekriegt, das wieder zu beenden. Oder abzubiegen oder das Thema so zu drehen, dass naja, sozusagen die Definitionsmacht bei uns bleibt irgendwie, ne? Oder dass es nicht aus dem Ruder läuft oder sowas. Und ich vermute, das hat schon was damit zu tun, dass wir einfach zu dritt auch eingespielte Ebenen haben, über die wir uns unterhalten und wahrscheinlich auch mitkriegen, wenn es einer anderen Person gerade nicht so gut geht mit dem Thema. Und ich weiß auch, oder ich vermute, mich zu erinnern, das war mir immer alles nicht so ganz klar, dass ich schon doch auch schon mal gesagt habe, dass ich nicht weiter über ein bestimmtes Thema reden möchte oder zumindest so kryptisch das angemerkt habe, dass es jetzt auch mal reicht hier oder selbst irgendwie das Gespräch in eine andere Richtung gelenkt habe oder so, als es mir zu viel wurde. Ja. Ansonsten finde ich das immer mal wieder auch interessant, so die Grenze zu haben, in einem öffentlichen Podcast dann doch ab und an über sehr private Sachen zu sprechen. Und auch zu transportieren, dass es mir mit einigen von diesen Sachen nicht immer super gut geht. Was ja auch, also ich habe es ja trotzdem noch in der Hand, das zu verbalisieren. Und habe also auch, ich habe irgendwie schon die Kontrolle darüber, Sachen zu erzählen oder nicht. Und ich finde es aber auch interessant zu gucken, was das so für Effekte hat, wenn Leute Sachen erzählen, relativ öffentlich, die nicht so schön sind oder so. Oder die einfach, wo man merkt oder wo man hören kann, wow, da steckt schon noch ein bisschen was hinter oder so. Mhm. Ja. Oh, ich glaube, da fällt mir jetzt zusätzlich überhaupt nicht mehr groß was ein. Aber wir haben ja jetzt auch schon relativ viel dazu gesagt. Mir ist nur noch als Kleinigkeit zu, was sonst noch jenseits des Hörbaren irgendwie da ist. Dass wir irgendwie schon entweder mal in seltenen Fällen irgendwelche Notizen uns gemacht haben, immer aufschreiben, das für das Lied am Ende irgendwie Interpretin und Titel. Weil es dann immer schon so lange her ist, dass wir das ausgeguckt haben, dass wir uns im Zweifel nicht immer unbedingt daran erinnern können. Und es ist auch schon mehrmals vorgekommen, dass ich einfach für mich Notizen gemacht habe, wenn mir während eines Gesprächs Punkte eingefallen sind, auf die ich dann gerne nochmal zurückkommen wollte oder die ich generell vielleicht auch spannend finde oder sowas. Solche Sachen. Ja. Okay. Boah, ich habe den Redesack versteckt. Oh, monopolisieren. Ja, wir sind auf der zweiten Seite bei Frage 11. Mensch, jemand hat noch ein paar Fragen gestellt. Zum Beispiel, was waren die lustigsten, schönsten, überraschendsten Reaktionen auf eure Queerness? Ein polyqueeres Trans, Femme, Butch etc. oder ähnliches Dreichen, beziehungsweise dessen einzelne Bestandteile trifft Mensch ja nicht alle Tage. Also, okay, also, das passiert so selten, dass ich mich tatsächlich irgendwie an auch noch vor Jahren, Dinge, die vor Jahren irgendwie passiert sind, irgendwie noch erinnere. Also, was das, also lustig vielleicht nicht irgendwie. Aber, okay, ich fange mal von vorne an. Erstens, das hatten wir, glaube ich, auch in irgendeiner Folge, als wir uns über unsere Beziehung geredet haben, schon mal erzählt. Das ist auch schon Jahre her. Da, jetzt macht Jucke wilde Zeichen. Ich hätte gerne einen Keks. Ja. Ah, Kekse, ja. Das ist so gemein für die Zuhörenden. Ich kaufe vorsichtig und ganz leise. Ich verlasse sofort die Küche. Oh, jetzt also Steff ist schon mal schuld. Eklar. Ich rede einfach mal weiter. Das Keksgate. Keksgate. Hobbitgate. Das ist total praktisch, wenn immer nur eine Person garantiert redet, können die anderen nebenbei sich irgendwelche Sachen in den Mund stecken. Du kannst jetzt nicht sagen, Jucke, weil du nur Keks im Mund hast. Okay, ich rede immer weiter. Was wollte ich eigentlich? Achso, genau. Wir haben ja tatsächlich irgendwann mal, als wir relativ frisch ein Dreichen waren, angefangen, so eine Top-Liste auf die Reaktionen darauf was irgendwie Leute, wie Leute so reagieren, so wenn wir so ein Dreichen, als Dreichen auftauchen, gemacht. Und ja, aber das war dann eigentlich nicht lustig. Das war halt eher so eine Art Umgehen damit. Aber was halt zumindest positiv überraschend war für mich, war eine Situation, als ich in einem Arbeitskontext da habe ich ein Praktikum gemacht, das ist echt schon lange her, meine Mitpraktikantin da waren wir auch noch, waren Joko und ich noch zu zweit und da hab ich ihr halt irgendwie versucht, irgendwie zu erklären, dass ich mich halt in einer Butch-Femme-Beziehung befinde und mich halt als Femme identifiziere und bin halt davon ausgegangen, dass sie das garantiert nicht weiß. Ich wusste auch, dass sie hetero ist, war mir relativ sicher, dass sie halt damit irgendwie, also dass sie da einfach gar nichts mit anfangen kann und als nächstes sofort die Frage kommt, was es sich denn dabei drehen sollte und sie war ganz verständlich und meinte, ah ja, alles klar, kennt sie. Und da war ich so total, wie jetzt? Und dann stellte sie halt heraus, dass eine sehr gute Freundin von ihr sich auch als Femme identifiziert hat, glaube ich mal irgendwie. Oder eben in diesen Champ-Kontexten halt irgendwie relativ doll auch unterwegs war und da auch so ein bisschen politisch unterwegs war. Und so. Und das war irgendwie so ein, also woran ich mich noch erinnere, was echt schon ewig her ist, also bestimmt 7 Jahre oder so. Ein anderes sehr schönes Erlebnis war gerade letzte Woche, als ich einer Person erzählt habe, dass wir halt so eine Dreieck-Dreichen-Beziehung haben und uns halt alle aufeinander beziehen, beziehungsmäßig aufeinander beziehen. dass diese Person dann sich darüber so gefreut hat, weil sie halt auch mehrere Jahre in einem Dreichen gelebt hat. Und das passiert ja jetzt nicht so oft, so ein Dreichen, und das fand ich halt irgendwie total cool, weil damit habe ich halt auch überhaupt nicht gerechnet, und das fand ich halt irgendwie total nett, als Begebenheit eine Person zu treffen, die das halt auch so schon gehabt hat und da Erfahrung mit hat und das irgendwie halt auch so, ist ja dann auch immer so ein bisschen so an, man weiß dann halt auch irgendwie vielleicht an bestimmten Stellen irgendwie, naja, es ist halt irgendwie so vielleicht auch eine gemeinsame Erfahrung, die man halt irgendwie teilt und wo man halt nicht so oft jemanden trifft. Ja. Mir fällt so direkt tatsächlich nichts ein, weil ich generell wenig direkte positive Reaktionen bekomme. Jetzt auch nicht negative, aber auch eben dann keine positiven, sondern das dann immer mehr so in so ein stilles sich zurückhalten, erstaunt sein oder sowas. Und das aber so irgendwie erstaunt sein und nichts weiter dazu sagen, ist jetzt nicht zwingend eine schöne Reaktion für mich. Oder schönst, also zählt jetzt nicht zu den schönsten Reaktionen. Vielleicht noch bei überraschendsten Reaktionen hatte ich das bei diesem Pflegeelternseminar, dass unsere Konstellation als, jetzt das Wort, war das modern oder? Ich glaube, es war modern, ja. Irgendwie so ausgefallen und modern. Neumodisch. Oder neumodisch so. Vielleicht auch. Das ist was Komisches. Ja, genau. Also das war irgendwie auf jeden Fall ein Wort, eine, oder eine Bezeichnung, eine Betitelung, dass wir so quasi ja so an der Spitze der menschlichen Entwicklung sind. Oder dass wir irgendwie so, ja, eben so modern. So, das fand ich überraschend. Aber nee, spontan fällt mir leider nicht so viel ein. Also überraschend fand ich auf jeden Fall die Reaktion aus dem Jugendamt, beziehungsweise die nicht so wirklich Reaktion. Unter Vorbehalt. Also manchmal sind ja auch Nicht-Reaktionen jetzt nicht so das Beste. Aber so bestimmte Leute haben sich da einfach relativ positiv zu geäußert. Irgendwie. Das fand ich sehr überraschend. So in so einem offiziellen Rahmen hätte ich jetzt anderes erwartet. Wobei ich das auch einschränken muss. Also wir sind nicht irgendwie mit allem, was wir auffahren können, ans Jugendamt herangetreten. Also da war, glaube ich, nicht, also von Putfam oder so haben wir, glaube ich, nicht gesprochen. Zum Beispiel, oder Poli oder sowas, ne? Haben wir, glaube ich, nicht erwähnt. Und jetzt jüngst auf dem Wer lebt mit wem Camp sind mir dann noch zwei Sachen begegnet. Ich habe es eher so, ich glaube, mir, also ich kriege schon häufiger mal Reaktionen irgendwie, zum Beispiel auf Arbeit oder sowas. Und finde die aber häufig, also entweder ich vergesse sie dann auch wieder oder die sind so dass ich die jetzt nicht so durchweg als positiv einordnen würde, sondern halt auch so ein bisschen sensationsgierig positiv oder sowas oder so ein bisschen paternalistisch positiv oder so. Also irgendwie, es wäre wahrscheinlich auch nochmal so ein eigenes Thema wert oder sowas. Aber jetzt gerade auf dem Camp sind mir zwei Sachen noch untergekommen. Eine Person hatte mir noch gesagt, dass sie sich total gefreut hat, dass wir da waren. Und das fand ich so schön, weil ich auch mich gefreut hatte, da andere Leute zu treffen. Und ich fand es schön, das zu hören irgendwie. Dass also unsere Konstellation halt auch was in dem Moment was war, was sozusagen als wertvoll und als gute GesprächspartnerInnen eingeschätzt wurde. Das hat mich gefreut. Eine andere Person hat gesagt, sie ist ein Fan von uns und freut sich so, dass wir da sind. Und das fand ich in dem Zusammenhang total toll, weil es halt noch auf unsere Familienkonstellation ausgerichtet war mit Pflegekind. Also Dreierbeziehung mit Pflegekind. Und ich das in dem Moment so ehrlich wertschätzen fand, dass sie das so gesagt hat. Weil es halt häufig, ich, also gerade jetzt irgendwie habe ich gerade mal wieder das Gefühl, oh, das mit der Pflege ist total anstrengend gerade und es ist sehr viel Ärger und irgendwie sehr viel Energie geht da rein. Und dann war das irgendwie so ein Moment, dann kam diese Person und meinte so, ah, toll, ich bin so ein Fan von euch. Und das war dann so, okay, vielleicht, das war irgendwie so, okay, vielleicht ist da auch was Gutes dran. Und mich dann nochmal, was wir da gerade machen. Ja. Genau. Ich krieg das Ding. Okay. Also nochmal, jemand fragt, und warum bewegen sich Tiere, zum Beispiel Katzen, die Mensch fotografieren möchte, sobald die Kamera, das Licht, der Hintergrund okay sind? Oder machen die niedlichsten Sachen, sobald die Kamera weggepackt wurde? Ist die Quantenphysik schuld? Das sind ja schon wieder mehrere Fragen in einem. Wollen wir das aufteilen? Nein? Nein. Okay. Jetzt wäre eigentlich das Kind so perfekter Ansprechpartner, ne? Der entwickelt sich gerade zum Tierfotografen und hat insofern schon sehr viel Ahnung von Tierfotografie. Also ich glaube, also zumindest unsere eine Katze weiß ganz genau, wenn sie fotografiert wird und weigert sich, glaube ich, so ein bisschen fotografiert zu werden. Während die andere sowieso immer fotogen ist, da ist es so ein bisschen egal, was. Also die sieht immer niedlich aus, natürlich. Also ich glaube, es hat was damit zu tun, dass also jetzt die Katze merkt, wenn die Aufmerksamkeit so doll auf sie gerichtet wird. Und wenn eine Person sich irgendwie so eine Kamera schnappt oder ein Handy oder so mit Kamera und das auf die Katze drauf hält oder so, dann ist das ja schon sehr viel Aufmerksamkeit. Oder dann passiert ja was mit der Stimmung im Raum und nichts. Und ich glaube, dass es Tiere gibt, die das merken. Die diese Stimmungsänderung merken und dann darauf halt reagieren. Und möglicherweise gibt es dann leider die besonders niedlichen Tiere, die dann darauf so reagieren, dass sie abhauen oder sich bewegen oder vielleicht, also zum Beispiel eine unserer Katzen ist dann häufig zum Beispiel auch so, wenn ich sie dann gerade in einer besonders niedlichen Position fotografieren möchte, dann muss sie unbedingt gucken, was ich da in der Hand habe. Und dann kann ich sie nicht mehr fotografieren, weil ich sonst nur noch so eine kleine Nase auf dem Bild hätte oder so. Und dass sie die besonders niedlichen Sachen machen, wenn die Kamera nicht dabei ist oder aus ist, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich glaube, dass einige besonders schöne Sachen einfach auch nicht festzuhalten sind. Die muss Mensch dann erleben und dann sind sie so. So vielleicht wie eine Sternschnuppe. Ich habe im Urlaub auch eine Sternschnuppe gesehen, die hätte ich auch nicht fotografieren können. Oder auch auf Filmen wäre sie nur halb so schön gewesen und es gehört vielleicht dazu. Und ob die Quantenphysik jetzt schuld ist, weiß ich nicht. Die Quantenphysik ist wahrscheinlich an allem schuld, ne? Vermute ich mal. Aber da würde ich meine kompetenten Podcast-PartnerInnen mal zufragen. Insbesondere Marleen, die ja ein Crack auf dem Gebiet der Quantenphysik ist. Ja, das heißt ja schon mal Quantenmechanik, habe ich gelernt. Siehst du? Da geht's schon los. Und ob sie schuld ist oder nicht, weiß ich auch nicht. Im Zweifel kann man zumindest von der Quantenmechanik sagen, dass sie zeigt, dass die Dinge nicht so sind, wie sie zu sein scheinen. oder wie wir glauben, wie sie sind. Auf einer physikalischen Ebene. Das könnte unter anderem auch zu meiner anderen Theorie hinleiten, dass ich glaube, dass die niedlichsten Sachen von Katzen extra gemacht werden, weil, also die machen die niedlichsten Sachen extra, wenn keine Kamera in der Nähe ist, weil sonst nämlich, glaube ich, die Kamera einfach kaputt gehen würde vor lauter Niedlichkeit. Mhm. Und da sie wissen, dass den Daumen das meistens ziemlich wichtig ist, irgendwas zu haben, womit sie irgendwas festhalten können, so Bilder, sind sie da eben rücksichtsvoll. Weil sie ja weiser sind als wir und sie wissen wahrscheinlich um diese Tatsache, weil sie auch quantenmechanisch einfach gebildeter sind. Und deswegen machen sie das halt nicht, weil sonst die Linse springt oder so. Hm. Ja. Hm. Das ist jetzt eine ganz schöne Verherrlichung von Katzen. Ich würde ja sagen, sie sind durchaus grausamer. Jetzt nicht so gönnerhaft gegenüber den Daumen eingestellt. Also ich würde auch erstmal Jokos Theorie unterstützen, dass sie einerseits merken, wenn wir sie fotografieren wollen. Das ist wahrscheinlich auch, dass so multisensitiv auch sowohl Aufmerksamkeit als auch Puls, als auch Hormone ausgeschüttet und so Schweiß und sowas, das verändert alles, also das ganze Raumklima. Und also die hören ja, haben ja auch ein ganz feines Gehör und sowas, die hören sofort, dass sich dein Herzschlag irgendwie verändert und sowas und dein Atem und so. Also, weil gerade was Niedliches passiert. Genau, du schreist einfach nur so vor dich hin irgendwie so, jetzt darf sich nichts verändern oder so. Beweg dich nicht, kleines Kätzchen. So ganz große Spannung auf jeden Fall. Und vielleicht ist es diese Spannung, die eigentlich vergleichbar ist mit dem urzeitmenschlichen Jagen. Oh. Mhm. Unsere Vorfahren. Stell. Ja. Ja, ja. Ich hab Redezeit. Wollen wir mal Redezeit unterbrechen? Also die 12. Frage. Und das nämlich, nee, das ist schon die 12. Frage. Dass nämlich hier sozusagen wir so als Steinzeitmenschen und sie so als Säbelzahntiger haben dann unglaubliche Angst und merken und müssen flüchten. Wovor haben sie Angst? Auszusterben. Ja, getötet zu werden. Wir haben Angst, getötet zu werden, weil wir lauern. Wir lauern, um zuzuschlagen. Mit einem Fotoapparat. Ja, ja, das ist halt jetzt so modern. Ach, Steffi. Weißt du, das ist halt jetzt so in der Moderne. Nee. Warum Daumen? Diesmal so. Warum Daumen nicht fotografieren und Katzen wegrennen müssen? Ja. Und dann? Dringend Zeit für den Smasher, warum dann Daumen doch fotografieren und Katzen sich auch mal fotografieren lassen. Oder so. Und dann, was soll es noch mit die Quantenphysik schuld ist. Also, eigentlich ist ja dann in deiner Theorie die Soziobiologie schuld. Ja. Die Evolutionstheorie. Ist noch Keks. Ach ja, niedlichste Sachen. Ah ja, genau. Und zwar sind Katzen grausam, wie wir alle wissen. Und sie wollen ja die Weltherrschaft an sich reißen. Und das schaffen sie natürlich, indem sie die Daumen zu Mangelwesen machen. Und diesen Mangel können sie herstellen, indem sie irgendwie ganz niedlich sind und Daumen das aber nicht festhalten können. Und in dem Moment sind sie halt Daumen-Mangelwesen. Also irgendwie so, das müssen dann immer wieder begehren, irgendwie das jetzt irgendwie festzuhalten und feiern dann auch immer die Momente ab, in denen Katzen was besonders Niedliches machen. So, das wertet so jede Situation, jede Alltagssituation wird dadurch aufgewertet, dass Katzen irgendwas Niedliches machen. Und dann ist im Umkehrschluss halt jeder Alltag auch grau und fade, wenn da keine Katze ist, die was Niedliches macht. So, da wird also 1984 wird so produziert. Da gibt es auch keine Katzen, ne? Hm. Ja. Du hast das aus meiner Magisterarbeit abgeguckt. Was? Ja, das mit dem Mangel. Und ich werde von einer Katze beobachtet. Entschuldigung, ich habe Soziologie studiert. Hm. Ich werde immer noch von der Katze beobachtet. Soweit. Also ich glaube, was echt jetzt mal gegen deine Theorie spricht, Steff, ist erstens, dass die Katzen wirklich grausam sein müssen, weil sie über den Dingen stehen. Und zweitens haben die schon längst die Weltherrschaft. Wie belegst du das? Fragte Kleidung. Wir können als Daumen niemals wissen, dass sie die Weltherrschaft haben. Aber Joko weiß das. Weil er so eine enge Verbindung zu Clive hat. Okay, das ist ein Argument. Wollen wir zur nächsten Frage übergehen? Ja. Er kriegt immer Säckchen. Ach so. Nein, mein Ding kriegt das Säckchen. Nein. Im Uhrzeigersinn die Fragen, gegen den Uhrzeigersinn. Nee, so rum. Du kriegst das Säckchen. Nee, im Uhrzeigersinn die Fragen, gegen den Uhrzeigersinn intern. Im Uhrzeigersinn das Säckchen, gegen den Uhrzeigersinn die Fragen. Genau. So. Da hast du einen Moment. Habe ich falsch rum gesagt, aber richtig gemeint. Ich habe so die letzte Frage noch. Von nochmal jemand. Und darf ich drei, diese mitgezählt, Fragen stellen, obwohl ich nur eine angekündigt habe? Also diese Frage. Die letzten zwei Fragen waren alle eben aus einem Kommentar heraus. Und da wurde dann eben angekündigt, irgendwie jetzt noch eine Frage zu stellen. Und jetzt eben die Frage, ob jemand diese drei Fragen stellen darf. Obwohl nur eine angekündigt wurde. Nein, aber man kann es ja mal machen, würde ich sagen. Also so, why not? Das finde ich eine klare why not-Situation. Ich bin gegen Konsens und für Verbote. Ich sage, jemand darf alles, weil wir schließlich im Neoliberalismus leben. Ich übergebe an Marie. Julia fragt, welche Utopien von Gesellschaft habt ihr in Bezug auf Gender und Queerness? Ja, gar keine. Ich habe tatsächlich keine Utopien. Ich bin überhaupt nicht die Person, die die Welt verändern will und irgendwelche. Ich glaube nicht an Utopien. Ich glaube an Alltagserleichterung und an das Umgehen mit Kackscheiße im Alltag und darauf irgendwie es im Kleinen ein wenig leichter zu machen. Aber ich glaube nicht an Utopien und an das. An was? Ja, glaube ich nicht dran. An Utopien und an was? Ich glaube einfach nicht an dieses irgendwann wird alles gut oder so. Oder ich habe da auch keine. Es ist nicht mein Ansatz zu denken, das und das und das hätte ich gerne in meinem Leben. Das Einzige, was ich gerne noch erleben würde, aber darum kümmere ich mich herzlich wenig, ist Grundeinkommen. Aber ansonsten gibt es tatsächlich nichts, von dem ich denke, das ist jetzt etwas, wo ich denke, ja, da soll es hingehen oder so, weil ich eher denke, wenn man so an was rangeht, dann kommt es vielleicht unter Umständen dazu, aber der Preis dafür ist so hoch, dass so viel auf der Strecke bleibt und an anderen Stellen ist es dann wieder blöd für ganz viele andere Leute, dass ich mehr Befriedigung daraus ziehe, so einen alltäglichen Umgang und ein Umgehen mit blöden Dingen und nicht frustriert dabei zu werden, sondern irgendwie immer noch das Schöne im Leben zu sehen und schöne Dinge zu machen und so mit Leuten schöne Dinge zu machen und ja, so ein Umgang. Alltagsumgang statt Utopien. Ich empfehle da erstmal eine Folge von uns. Ich weiß leider nicht, welche Nummer das war, aber sie ist sehr eindeutig daran zu erkennen, dass ausnahmsweise mal ein Bild dabei ist. Und zwar ein Bild, in dem ein Himmel fotografiert wurde, weil wir nämlich draußen in einem kleinen Park saßen, als wir das gemacht haben. Da ging es um Politiken und ich glaube, es war sogar eine zweiteilige Folge, die wir da gemacht haben. Da lassen wir uns, also da sozusagen, wenn Interesse besteht, irgendwie lassen wir uns da nochmal, glaube ich, sehr ausführlich auch irgendwie sowas wie, was sind unsere politischen Ansätze und aber auch unsere Utopien. Echt? aus. Ja. Was wollen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Das müssen wir nochmal nachhören, glaube ich. Ist auch schon ein bisschen her. Ja. So was ändert sich ja auch. Mhm. Und also Utopien sind auf jeden Fall nicht mein Motor für irgendwelche Sachen, die ich mache. Aber ich komme schon häufiger an den Punkt, mal zu denken, was fehlt wäre. Und oder irgendwie so ein, wenn das und das wäre, dann könnte irgendwie mein Leben und das Leben von vielen anderen Leuten entspannter sein. Oder nicht minderwertig oder nicht gefährdet. So oder nicht, ja, irgendwie so. Nicht so zu so vielen negativen Scheitern verurteilt. Und das eine ist eben, was so Leistungsfähigkeiten angeht. Deswegen wäre dann eine Utopie, in einer Gesellschaft zu leben, die verschiedene Leistungsfähigkeiten von Menschen vereinbaren kann, dass Leute nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche sich in einem gleichen Zustand befinden und das nur ab und zu von einmal im Jahr von einem Mittelmeerurlaub irgendwie ausgeglichen werden kann. Das wäre eine Utopie oder daran geknüpft dann eben auch eine finanzielle Absicherung. Und in Bezug auf Geschlecht und Sexualität und Lebensmodelle auf jeden Fall eine Entspannung, dass manche Ideen von Geschlecht und Sexualität und was normal ist, nicht so krampfhaft und panisch und damit sehr gewaltvoll verteidigt werden müssen oder aufrechterhalten werden müssen. Also ich habe auch nicht so wirklich Utopien. Das liegt ganz doll daran, dass ich eher, glaube ich, immer so im Jetzt gucke, was passiert, oder in der nahen Zukunft und halt nicht so wirklich was damit anfangen kann, mir irgendeinen fernen Punkt zu suchen und darauf hinzuarbeiten, weil ich nicht davon ausgehe, dass ich das überhaupt in der Hand habe, auf diesen Punkt hinarbeiten zu können. Und ich glaube auch nicht, dass so ein gemeinschaftliches Hinarbeiten funktionieren würde, weil es halt dann doch immer wieder Ausschlüsse gäbe, die da irgendwie rausplumpsen würden, weil bestimmte Stimmen wieder nicht gehört werden oder weil die Utopie aus bestimmten Positionen heraus entstanden ist, die andere nicht mitgedacht haben und so weiter. Motor habe ich aber auf jeden Fall und der ist, glaube ich, Gerechtigkeit, also beziehungsweise Ungerechtigkeit. Ich habe ein starkes Gerechtigkeitsbewusstsein oder einen starken Sensor für Ungerechtigkeit. Und finde das scheiße, wenn Leute unter den gegebenen Umständen leiden müssen. Und ich glaube, das bringt mich dann halt dazu, bestimmte Sachen zu tun oder andere nicht zu tun oder so. So ganz grob. Aber ohne eine Utopie dahinter. Also, was? Ja, also das mit dem Grundeinkommen als Utopie finde ich ja eigentlich ganz lustig. Also ich träume auch immer davon, irgendwann finanziell abgesichert zu sein. Am besten für alle und fair oder so. Und das wäre tatsächlich auch sowas, da hätte ich auch eigentlich richtig Lust, das noch zu erleben. Dass es das gibt und zwar irgendwie aber so, dass es gerecht ist. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, da habe ich mich noch nicht so wirklich mit beschäftigt, mit so den queeren Theorieproduktionen oder den queeren Textproduktionen zu Utopien oder zur Zukunft. müsste ich eigentlich mal machen, habe ich eigentlich mal Lust drauf, mir das mal anzugucken. Und was so genau Queerness und Geschlecht angeht, in Bezug auf die Zukunft, keine Ahnung. Also da habe ich keine Utopie, außer vielleicht so ein ganz egoistisches, ich will entspannter, das passt zu Steps, ich will entspannter leben können und ich möchte, dass andere auch entspannter leben können. Was auch so dieses Gerechtigkeitsding berührt. Also ich fände es gerecht, wenn Leute einfach auch in Ruhe gelassen, mehr in Ruhe gelassen werden würden. Ja. Jo. Okay. Frage Nummer 15, auch von Julia. Und glaubt ihr, dass diese in diesem Leben noch einen breiteren Konsens finden werden? Also bezogen auf die Utopien von Gesellschaft. Nö, glaube ich nicht. Also ich bin da eher pessimistisch, glaube ich. Beziehungsweise, da ich ja keine Utopie habe, ich glaube nicht, dass das, was ich mir so unter Gerechtigkeit vorstelle, eintreten wird, solange ich lebe. Aber ich versuche im Kleinen zu bleiben und zu gucken, was eigentlich alles geht und was ich mir selbst an Verbesserungen schaffen kann und meinem Umfeld an Verbesserungen schaffen kann. Und das ist für mich schon ein großer Gewinn. Ich glaube, es ist auch frustrationsärmer als das Warten auf das Eintreten einer Utopie. So, das mit dem Grundeinkommen, da bin ich mir nicht so sicher. Da warte ich tatsächlich drauf. Also das könnte tatsächlich noch eintreten. Ob das jetzt wie das dann umgesetzt wird, das ist dann nochmal eine andere Frage, glaube ich. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich irgendwann nochmal irgendwie sowas wie Grundeinkommen erleben werde. Also da bei den Dingen, die ich irgendwie gut finde, oder die ich mir wünsche, relativ doll eine Auseinandersetzung mit den eigenen, also eine Auseinandersetzung mit so Machtstrukturen einhergehen würde, das ein sehr schmerzhafter Prozess ist für jede einzelne Person, weil sie nämlich dann relativ doll auch immer mit den eigenen Privilegien sich umgehen muss und da irgendwie. Und das halt auch irgendwie immer wieder auch einfach ein sehr schwieriger und Prozess ist, der irgendwie schlechte Laune macht und irgendwie, wenn man, und da das ja irgendwie alles hier auch so strukturiert ist, dass man im Zweifelsfall sich eben nicht damit auseinandersetzen muss, es sei denn, man will es so, also wenn man in der privilegierten Position ist, glaube ich überhaupt nicht daran, dass die Dinge, die ich so gut finde, überhaupt irgendeinen breiteren gesellschaftlichen Konsens finden können, weil die meisten Leute das einfach nicht machen. Also ich glaube, die meisten Leute haben überhaupt kein Interesse daran, sich erstens mit den eigenen Dingen, die man so selber irgendwie tut und in Strukturen, in denen man eigentlich gerade in der gewaltvolleren und machtvolleren Position ist, damit sich auseinanderzusetzen, weil, und die Leute haben halt irgendwie, glaube ich, die meisten Leute haben einfach überhaupt kein Interesse daran, sich erstens damit auseinanderzusetzen und schon gar nicht, wenn es dann auch noch darum geht, dass es blöd wird. So. Und deswegen glaube ich nicht, dass es überhaupt irgendeinen breiteren gesellschaftlichen Konsens geben könnte für die Dinge, die ich so gut finde. Es sei denn, es ist, wie ich eben schon meinte, auf Kosten von anderen zusammenhängen oder eben wieder neue, das verschiebt halt nur das Problem so, aber es macht irgendwie letztendlich. Ich glaube auch nicht daran, dass die Welt besser wird. Ich glaube auch nicht daran, dass sie früher schlechter war. Ich glaube, ich glaube, es war anders. Also ich glaube, es gibt Dinge, die anders sind irgendwie, aber ich glaube nicht daran, dass wir uns irgendwie kontinuierlich auf irgendeinem Verbesserungsweg befinden. So. Das ist spannend. Ich finde schon. Also es gibt schon Sachen, die finde ich sehr viel besser. Dass zum Beispiel Leute nicht mehr umgebracht werden dringend für bestimmte Sachen, finde ich, ist eine Verbesserung. Ja, aber da ist halt auch so die Frage, inwieweit halt dann dafür dann andere Leute gerade für irgendwas umgebracht werden. Ja, klar. So. Also es ist halt so unterm Strich. Also ich glaube halt, es gibt halt, glaube ich, für bestimmte Gruppen irgendwie Verbesserungen, aber dann gibt es halt für andere Gruppen Verschlechterungen irgendwie und das hebt sich dann unterm Strich irgendwie auf und macht halt irgendwie die Welt so, wie sie ist. Und ich glaube nicht daran, dass wir uns so alle irgendwie kontinuierlich auf einem Verbesserungsweg befinden. Ich glaube auch. Ist ja dann so eine Verschiebung von was ist nicht lebenswertes Leben zum Beispiel, wenn es auf das der stimmt, Ebene betrachtet ist, dann hat sich eher dort vielleicht was verschoben. Stimmt. Ja. Also meine Antwort wäre auch ähnlich irgendwie ja, aber nicht so. Also dann das halt irgendwie so ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es breitere Konsens von Teilen meiner Utopien irgendwie geben wird, aber das wird einen sehr hohen Preis haben. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich da sehr viel profitiere, weil ich an vielen Stellen dann doch noch sehr privilegiert bin. Und wenn ich mich darauf einlassen würde, könnte ich ein recht komfortables Leben führen. Wenn jetzt diese Utopien noch irgendwie innerhalb, oder wenn jetzt eine Veränderung innerhalb meiner Lebenszeit eintritt. Aber ich glaube eben auch, dass das wie immer auf Kosten von vielen anderen passieren wird. So. Und dann werden halt irgendwelche Lebensmodelle nochmal auf irgendwelche staatlichen Strukturen übertragbar sein. Und dann werden irgendwelche Geschlechtseinträge flexibler möglich sein. So, und dann gibt es aber trotzdem noch ganz viele andere Machtstrukturen, auch wenn irgendwie Geschlechter entspannter oder vielfältiger betrachtet wird, weil es dann immer noch irgendeinen drüber gibt, was das Ganze noch, was dann den Kontrollrahmen gibt oder sowas. Oder was halt dann im Zweifel immer eine Idee von Nation und Kapitalismus zugute kommt oder so. So, deswegen ist halt so dieses breiterer Konsens bedeutet für mich halt noch nicht irgendeinen Wert. Wenn es jetzt, es sei denn, es geht um eben um einen breiteren Konsens zu selbstkritischem Denken. Genau. Oh. Dafür nehme ich dann Keks. Das war gar nicht mein Keks. Ach so. Ein Proviant-Keks. Proviant-Keks? Ja. Die letzte Frage von Julia, Nummer 16. Wie seht ihr euch persönlich in den nächsten, sagen wir mal, 15 Jahren? Das ist eine sehr interessante Frage, ja. Ich habe auch absichtlich nicht groß darüber nachgedacht, um jetzt live darüber nachdenken zu können. In 15 Jahren. In 15 Jahren bin ich 43? Ja. Oder wäre ich 43? Also so betrachtet an den Menschen, die ich so kennengelernt habe und die auch über die 43 hinaus sind. Würde ich mich persönlich an wenig massiv anderen Stellen sehen. Also so, ich könnte mir vorstellen, dass viele Fragen, die mich jetzt umtreiben, auch weiterhin umtreiben, von irgendwie, wie soll es weitergehen, sind die Strukturen, in denen ich lebe, irgendwie gut für mich, brauche ich einen besseren Job? Und ansonsten kann ich mir, glaube ich, aber auch ganz viel überhaupt nicht vorstellen. So, ich weiß nicht, ob ich dann noch, also ich kann mir weiß, dass ich wahrscheinlich nicht ewig in einer Stadt leben kann. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch irgendwann in meinem Leben mal in ruhigere Gefilde ziehen müssen. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt Also ich merke, dass mich das psychisch doch sehr belastet. Ich habe große Augen. Aber eben eher langfristig von irgendwie, was meine psychische Ausgeglichenheit angeht, glaube ich, werde ich eine tiefere innere Ruhe nicht in einer Großstadt finden, auch wenn ich noch sehr lange in einer Großstadt leben möchte, vielleicht nicht unbedingt Hamburg. Aber eigentlich war ich gerade woanders. Entweder werde ich, entweder werde ich versuchen, irgendwie sowas wie Karriere zu machen und da relativ viel Energie reinzustecken, oder ich bin an irgendeinem Punkt tatsächlich dann so doll in so durch gewisse Strukturen, Systemstrukturen gerasselt, dass ich eher so meine Existenz zusammenhalte. Ich könnte mir tatsächlich beides vorstellen. Und wenn ich, und wenn dazwischen irgendwie noch Glück ist, dann vielleicht, dass das Ganze noch in irgendwelchen kollektiveren, solidarischeren Lebensentwurfstrukturen stattfindet, die so manche Sachen abfedern können oder ja, so. Aber ich finde 15 Jahre tatsächlich einen echt schwierigen Bezug. Ja, echt? Ganz schön lang. Kind ist aus dem Haus. Freiheit. Ja. Genau. Vielleicht noch ein Pflegekind. Punkt. Wo sehe ich mich in 15 Jahren? Ich finde, es ist auch eine wahnsinnig lange Zeit irgendwie. Und dann halt doch nicht so lange. Also ich bin dann auch noch unter 50 zum Beispiel. Ich bin dann 47, glaube ich, ne? 48. Naja, kommt drauf an. Kommt drauf an, sagen. Also tatsächlich auch noch sehr jung irgendwie. Da ich nicht so die Träume habe vom Haus und dem Auto und der Vorstadt, sehe ich mich da zum Beispiel nicht. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, mit steigendem Alter müsste ich irgendwelche Dinge erreichen. Vielleicht wäre es schön, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte promovieren und das auch wirklich mir vornehme, dass ich vielleicht in 15 Jahren dann auch fertig bin damit. Das wäre vielleicht ganz gut. aber auch das weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht kommt auch das auch irgendwie ganz anders. Ich sehe mich so 15 Jahre weiter irgendwie tatsächlich. Also wir hatten es heute, ich habe dann 15 Jahre mehr Zeit gehabt, spannende Sachen zu lernen, tolle Texte zu lesen, gute Gespräche zu führen. Darauf freue ich mich. Also das ist, glaube ich, gut. Wenn ich das 15 Jahre weitermache, dann freue ich mich darauf, was dabei rauskommt. Ich hoffe nicht, dass ich kaputt gehe an so Strukturen. Insofern, da habe ich gerade so geguckt, aber das stimmt schon. Ich glaube schon, dass die Gefahr da ist, auch echt richtig fies durchzurutschen. Das hoffe ich, passiert nicht. Und das mit den Kollektivitäten finde ich auch, also das treibt mich ja gerade auch eher mehr um. Und ich hoffe zumindest, dass ich vielleicht in 15 Jahren schon da nochmal ein bisschen mehr ausprobiert habe zumindest. Und nicht immer noch an einem Punkt bin, an dem ich denke, eigentlich würde ich gerne nochmal das und das ausprobieren. Dafür finde ich dann 15 Jahre ein bisschen lang. Andererseits, wenn es so lange dauern muss, dann muss es vielleicht so lange dauern. Kann auch sein. Genau, ich sehe mich nicht mit Kind mit 15 Jahren. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde ruhiger sein. Also, ich werde ja jetzt immer schon immer ruhiger. Also ich kann jetzt schon irgendwie erkennen, dass ich im Vergleich zu vor 10 Jahren oder so deutlich ruhiger geworden bin, auf ganz vielen Ebenen, auch gelassener an ganz vielen Stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das weiter fortschreitet, dass ich einfach gelassener werde an ganz vielen Stellen. Außerdem werde ich mehr Erfahrung haben, hoffentlich, in allen möglichen Dingen. Und werde das genießen können, weil ich das jetzt schon genießen kann, Erfahrung zu haben. Also ich merke halt, dass es was ist, was mir gefällt am länger Leben. Je länger ich lebe, desto mehr Erfahrung habe ich, desto mehr auf mehr kann ich zurückgucken, desto mehr kann ich anknüpfen an schon vorhergehende Sachen. Und das finde ich irgendwie einen schönen Prozess und ich wünsche mir, dass das so weitergeht. Und ich habe lustigerweise auch gedacht, ich lebe bestimmt nicht mehr in der Stadt, obwohl ich eigentlich ein totales Großstadtkind bin und eigentlich immer gesagt habe, ich will nie irgendwie aufs Land, aber ich habe sofort gedacht, in 15 Jahren, da bin ich fast 50 und habe auch lustigerweise nicht gedacht, das ist ja noch total jung, sondern das ist ja total alt. Obwohl Joko und ich ja eigentlich fast gleich alt sind. Was ich halt irgendwie cool finden würde, ist, wenn ich an einem Ort wäre, den ich als Zuhause empfinde. Das ist mir schon öfter mal im Leben passiert und ich finde das ganz schön und ich finde das einen schönen Zustand, den ich gerne in 15 Jahren hätte und auch nicht erst seit gestern. Und ich freue mich auf den ganzen technischen Schnickschnack, den es in 15 Jahren geben wird. Oh ja. Über den wir dann, wo wir dann heute auf irgendwelchen, wo wir dann so voll retro auf irgendwas zurückgucken, was wir jetzt irgendwie so total cool finden. So. Ich so als Geek freue mich da sehr auf. Wir mal rechnen müssen, wie weit wir in welche Folgenzahl in 15 Jahren anstehen würden. Ja. Dann können wir das ja nochmal rauskramen, falls das noch lesbar ist. Dann ganz ist es ja irgendwie Format, so voll. Noch mit ganz besonderen, ja, es ist ja so. Momentan wird es ja auf Magnet gespeichert, ne? Das ist ja nicht sonderlich haltbar. Mhm. Ja. Ich glaube an. Bibliothek. In so ein, in so was Ähnliches wie ein Mikrofisch halt. Dann. Ja, naja, ansonsten würde ich euch irgendwie zustimmen. Dem, was ihr schon gesagt habt. Boah. So. Kommen wir zur letzten Frage. Ja. Kurz vor Sendeschluss noch eingetrudelt von SV über Twitter zu einem bestimmten Thema. Ich würde sagen, wäre schon ganz gut, aber wie wir gerade gesehen haben, muss nicht. Jetzt. Du hast doch das Redesäckchen. Ach ja, ich darf es nicht weitergeben. ich würde auch sagen, also eher sowas wie eigentlich schon ja, aber mal gucken, was so kommt. Oder wie sich's entwickelt. Ich würde eher sagen, muss nicht dringend sein, aber wenn SV Lust hat, dann gerne. Ja. Ja. Gut. Damit sind wir durch. Ja. Das hat jetzt über 2 Stunden gedauert. Oh je. Ja, das wird so eine ganz knappe Folge. Eine anderthalb. Oder? Nee. Ach nee, das sind Minuten. 134 Minuten. Ne? Ja. Die werden jetzt noch verlängert um 3 Minuten irgendwas. Ja, 3:14, glaube ich. Wir haben was Tolles rausgesucht, finde ich. Wir wissen nicht, die einzige Frage, genau, die wir nicht beantworten können heute, ist der Name der Band oder der Person. Wir haben uns geeinigt auf Tuna Robot. Aber es ist sehr fancy. Es ist sehr fancy geschrieben. Sehr modern. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann nehmen wir gerne oder vielleicht auch Beweise, dass es anders ist alles, nehmen wir das natürlich gerne entgegen. Oh, und das Lied heißt Crash of the First Interstellar Channel. Ja, das hat mir großen Spaß gebracht heute. Ja, vielen Dank für die vielen Fragen. Ja, vielen Dank nochmal für die Fragen. Ich hoffe, ihr konntet mit den Antworten was anfangen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich wollte noch schnell erzählen, dass das Chiptunes Musik ist, was ich insofern ganz passend fand, weil wir ja heute so ein bisschen Computer gespielt haben. Ja, genau. Mit der 42. Ja. Und da fand ich so Chiptunes Musik, die so sehr computerig ist, ganz passend. Ja. So. Ja, dann bis in 3 Tagen. Da ist dann nämlich auch schon bis zum August. Das ist ja dann schon, wir sind ja jetzt Ende Juli und übermorgen fängt der August an und es kann tatsächlich, also wir haben das auf jeden Fall vor, bald, also jetzt noch diese Woche, die nächste Folge noch aufzunehmen. Wir sind guter Dinge, ja. Ja. Okay. Dann kommt gut in den August. Kommt gut, noch gut durch den Juli. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Thank you.